Und ich werde fahren, bis die Fahrt vorbei ist. Das ist das, was man von einem Passagier erwartet. Sonntagabend. 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ist es schon wieder so? Schönen guten Abend, hallo. Abel hier. Hallo. Ja, moin. Moin. Hallo, hallo, hallo. Da ist doch was im Busch, Mann. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ich sehe den hinter Glas. Computer oder was? Nee, das passt zu dem Lied, glaube ich, wenn ich es richtig erkannt habe. Willkommen in der ersten Woche des wärmsten Dezember seit Beginn der Aufzeichnung. Der wärmste Schnee, ne? Seit Ewigkeiten. Ich prophezeie weiße Weihnachten, also zumindest, wenn ihr über 3000 Meter seid. Dezember wärmstens empfohlen. Oh, ja, die. Ein wirklich guter Titel, sagt der Hekaron. Da müssen wir dem Chris danken. Er hat den sich diesmal ausgedacht. Aber es war auch schwierig, bei den ganzen Fettnäpfchen, in die Leute diese Woche getreten sind, da wieder was Schönes zu finden. Aber die FDP hat den Vogel abgeschossen, würde ich mal sagen. Ja, so ein bisschen, ne? Wo wir auch kein FDP-Stream sind, ne? Ja, wir haben nur zwei FDP-Mitglieder im Plenum, aber ich will hier niemanden outen jetzt gegen seinen Willen. Ja, oute mal nicht. Ich weiß es nicht. Ich sag nur so viel, ich bin nicht in der FDP. Ne, Mammon, Zwinky, Zwonky? Ja, genau. Ich weiß von nichts. Ja. Als Politiker muss man ja auch mit dem Zug rumfahren. Ja, im Kreis, immer schön im Kreis, wie ihr das von der Modelleisenbahn kennt. Ja, das macht man in Berlin auch nur ein bisschen größerer Stil. Also leere ICE-Züge fahren in Berlin die Nächte durch. Was sich von der Überschrift schon vollkommen irre anhört, wird nicht besser, wenn man den Artikel liest. Okay. Ja, sie haben keine Abstellgleise in Berlin für die vielen ICEs, die von und nach Berlin fahren. Und wenn dann nachts Fahrplanschluss ist, dann wissen die nicht, wohin damit. Und deswegen fahren die im Kreis um Berlin bis 2028 eventuell die neue Abstellfläche. Aber warte, sitzt dann jemand in dem Zug drinne und muss ihn als Geisterzug fahren? Das ist jetzt so eine Frage. Ja, natürlich. Und das ist ja der Witz, und das steht ja hier auch in der Zweitüberschrift. Die Lokführer sind wegen der Einsätze tagsüber oft nicht verfügbar und die Folge sind, Zugausfälle. Yeah. Nein. Also zumindest muss da einer drin. Aber das muss so ein geiles Gefühl sein, in der Nacht einfach nur einen leeren Zug im Kreis zu fahren. Das ist so ähnlich wie im Kraftwerk zu stehen und das wird nicht gebraucht oder so. Ja, neue Abstellgleise sind geplant. Allerdings haben sich die Pläne für den Bau eines weiteren ICE-Werks in Stahnsdorf im Süden von Berlin mit zusätzlichen Abstellmöglichkeiten für Züge inzwischen zerschlagen. Yay! Heftige Proteste von Anwohnern. Yay! Angeblich gibt es für dieses Werk auch keinen Bedarf mehr. Ja, sehen wir ja, wenn jeden Tag irgendwie A, Arbeitszeit und B, Energie verheizt wird, um den Kreis fahren zu lassen. Super ökologisch auch. Tja, und man will aber dann auf dem Güterbahnhof Schönholz 400 Meter lange Abstellgleise bauen, wo man die Züge auch reinigen und mit Frischwasser und Ähnlichem versorgen kann. Kleine Reparaturen kann man da auch machen, aber ich habe es schon gespoilert, die Anlage geht frühestens 2028 in Betrieb. Bis dahin fahren wir noch ein bisschen im Kreis. Ja, und das ist auch auf dem Papier. Also ich erinnere an den Flughafen. Ja, natürlich ist es auf dem Papier. Keine Ahnung. Und währenddessen verschleißen wir die Züge Nacht für Nacht. Wir pumpen Energie in die Züge Nacht für Nacht und wir bezahlen Menschen dafür, dass sie sinnlos in Berlin im Kreis fahren, um Berlin im Kreis fahren, die dann am nächsten Tag fehlen, um die Fahrpläne vollständig auszuführen. Ich bin begeistert von Deutschland, immer mehr. Ja, leere ICE-Züge. Nicht das in Berlin die Nächte durch. Nicht nur die, also da gibt es ja auch dann im Berghain und so, die sind ja auch bis morgens. Ja, das stimmt. Könnte man die Züge nicht Kreuzberg. Im Berghain fahren lassen im Kreis, das wäre doch dann irgendwie auch so optisch. Oder nicht in Kreuzberg, da sind die Nächte noch länger. Oh ja, stimmt. Die fangen ganz langsam an und dann, ne, weiß man ja. Aber vielleicht ist Berlin auch der richtige Ort für Geisterzüge. Upsi. Wie kommen wir denn schon wieder auf Berlin? Ja, ja, bei Geldverschwendung kommt man eben schnell auf Berlin, ne? Das ist Berlin. hier geht es um die Managergehälter von ja, verschiedenen Institutionen oder Organisationen. Ich glaube so Caritas und AWO, hier Stadtreinigung. Und genau, die verdienen alle ganz schön exorbitant. Da ist ja, da bist du ja als Intendant bist ja fast die kleine Nummer dagegen. bei der Wasserbetriebe BWB, das ist wahrscheinlich Baden-Württemberg oder was, ne? Verdienen die Vorstände 379. Das ist nicht Baden-Württemberg, das ist wahrscheinlich Berliner Wasserbetrieb. Berliner Wasserbetrieb, ja, ist alles Berlin. Gut, das ja, ist genau. Berlin. Also in ja, Berlin ist ganz viel aus Baden-Württemberg. Aber ja, wir kolonisieren das. Ich hatte hier gerade aber in diesem Fall etwas abgelenkt. So, sorry. Ja, auf jeden Fall, es geht um Berlin, natürlich, stimmt ja. Und die kriegen ja ganz viel Länderfinanzausgleich, ne, Vierlefanzausgleich. Da ist klar, dass sie Geld haben und das dann ihre Mitarbeiter da aus an die Leute ausschütten können. Zum Beispiel bei der Klassenlotterie, da habe ich irgendwie in diesem Artikel auch gelesen, dass die ja so halb so groß oder halb so schwer zu führen ist wie eine andere, wie ein anderes Ding ist, eine andere Organisation. Die Leute verdienen aber mindestens genauso, beziehungsweise eben doppelt so viel, meine ich, glaube ich, hat er geschrieben. Zwei Vorstände bei der Klassenlotterie, 210.000 Euro im Jahr, jedes Jahr. Jetzt sind 17.000 Euro im Monat oder sowas. Das ist doch eine. Boah. Ich finde es krass. Also, bei uns kam dann in der WAZ hier, vom Ruhrpott kam so ein ähnlicher Artikel. Und da waren ähnliche Gehälter aufgelistet von ähnlichen Leuten. Also, ja. Stadtreinigung. Ja, aber das ist ja gerade so, um über die Runden zu kommen. Also. 27.000 im Jahr. Boah, Verkehrsbetriebe, ja gut, die haben aber jetzt noch ein bisschen Verantwortung. 464.000 im Jahr. Ist eine Ansage, ne? Ja, also, in diesem Artikel steht auch drin, also der Rechnungshof rückt das halt und sie sagen halt, dass das ja im Endeffekt gemessen an dem, was halt in der freien Wirtschaft an Verantwortung so ein Manager hat, weil wir reden ja von den Top-Managern, von diesen Betrieben hier, diesen Staatsbetrieben, aber das sei ja halt so nicht zu vergleichen, mehr, weil die in der freien Wirtschaft halt viel mehr Risiken und viel mehr private Haftung halt quasi auch haben. See, also absolut, das ja ist eigentlich gemessen daran, verdienen die eigentlich viel zu viel, sagt zumindest dieser Artikel hier. Ich kann das nicht beurteilen. Aber ja, es ist ja dann so die Behauptung, dass man die Leute sonst nicht bekommen könnte oder so. Aber du hast doch da auch großenteils halt konkurrenzlose Betriebe. Also die Stadtreinigung ja, zum Beispiel, hat keine Konkurrenz, ja, die Investitionsbank Berlin hat keine Konkurrenz, die Klassenlotterie, oh, da müssen sie strategische Analysen machen, wie man den anderen Klassenlotterien zuvorkommen kann. Ich meine, Klassenlotteriekampf also, quasi. Das hat jemand schon auch im Chat gesagt, irgendwie, Klassenkampflotterie, ja. Die Klassenkampflotterie in Berlin. Wer war es? Der French Taunter. Ja, aber es ist lächerlich. Also, wofür brauchen die so viel Geld? Das ist reiner Nepotismus, Klientelpolitik, Versorgung. Ich meine, wir haben ja auch gesehen, dass die Ampel schon wieder dabei ist, diese Operation Abendsonne zu machen, wo einfach Leute kurz vor Ablauf der Regierungszeit nochmal befördert werden. Sehr gut. Und das führt ja dann, wenn das jedes Mal passiert, hast du halt alle 4 Jahre einen saftigen Anstieg. Und dann müssen die anderen Gehälter halt angepasst werden und so. Und dann bist du am Ende bei 450.000 oder eben 208.000 für die Führung von 152 Mitarbeitern in einem komplett konkurrenzlosen Unternehmen. Großartig. Das ist, ja, das ist schon hart. Also, das müsste schon Verantwortung, also mehrere tausend Mitarbeiter oder so. Für die einen ist es ein Staat, für die anderen eine Beute. Ja. Ja, wenn du die Position hast, ne, dass du ihn dir zur Beute machen kannst, dann ist die Verlockung ja auch da. Außerdem ist Wasserbetriebe staatlich behaushalten eigentlich schon fast Sozialismus. Also. Nö, Wasserbetriebe können meiner Meinung nach ruhig in staatlicher Hand bleiben, weil sie so vor hier Grundversorgung sollte schon davor geschützt sein, komplett. Nein, wir brauchen Armuts- und Elendsviertel ohne Wasserversorgung. Sind die nicht alle hier Public-Private-Partnership-mäßig nach den USA verkauft worden? Ja, eben. Ja, viele, ne? Ja, hört uns eh nicht mehr. Ja, erinnert ihr euch noch? Also für mich war es damals echt ein Ereignis, als das Original rauskam von Do They Know It's Christmas und die ganzen Nasen sich da zusammengefunden hatten, von denen der Großteil heute auch fette, blasierte Arschlöcher sind, mit denen ich nichts mehr zu tun haben will. Hallo Bono. Aber ich fand das damals eine gute Idee. Bob Geldof hat das ins Leben gerufen, nachdem er so schockiert war von den Bildern aus Äthiopien. Damals von der massiven Hungersnot in Äthiopien hat er gesagt, das können wir so nicht laufen lassen. Und er hat im Gegensatz zu Angela Merkel nicht gesagt, wir müssen die alle hierher holen. Sondern er hat gesagt, wir müssen was tun, damit dass die was zu essen haben und dafür brauchen wir Geld. Also sehr altmodisch, ja. Ja, genau. Nach weiteren 40 Jahren Dekonstruktion stellten wir fest, ne, und dann blätterten dann die Wahrheit, jetzt kommt sie, ne? Dabei ist es so, dass Subventionen, also wenn du einem Staat hilfst, der eine Hungersnot hast, tust du eher das dysfunktionale Regime stabilisieren und du hast weiterhin... Ja, aber Abel, da sterben also, Menschen, wenn du sie nicht in irgendeiner Form versorgst, und deswegen finde ich ein bisschen und wenn zynisch. Genügend Menschen sterben, dann tun sie die Regierung über den Haufen werfen und haben eine bessere Regierung. Also es ist halt so, dass jegliche Form von Auslandshilfe halt dazu führt, dass die Regime sich einfach nur verhärten und dass sie so bleiben, wie sie sind. Also, ja, gut, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man bei einer akuten Hungersnot das tun sollte, was man kann, um den Leuten Versorgung zu bringen. Also man kann nicht aus libertären Ideen raus Leute verhungern lassen. Das halte ich für nicht so richtig gut. Warum nicht? Und der Dewey fragt auch, wissen die denn überhaupt, dass Weihnachten ist? Ja? Und das ist ja eigentlich das Zentrale. Das ist so rassistisch, Frage. Oder? Das auch in dem Lied, ich bin kein Rassist. Ich würde hungern lassen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was hier die Quelle ist. Irgendwas öffentlich-rechtlich was, glaube ich. Nee, Zeit. Okay, das ist fast öffentlich-rechtlich haben wir auch gleich nochmal. Das ja, ist stimmt. Die Zeit. Ja. Ja. Und ich wollte zu dem Lied noch sagen, da gibt es auch dieses legendäre Video, wo irgendwann mal einer hier den Bob Dylan isoliert hat. Und der macht so ein ganz komisches Gesicht dabei beim Singen. Chris, also, das ist nicht Do They Know It's Christmas, das ist We Are The World. Ach so, okay. Für jemanden, der so jung ist wie dich, möchte ich diesen Fehler doch vergeben. Du hast recht, ja. Okay, hören wir uns den Quatsch hier an. Ed Sheeran ist es peinlich, bei diesem Song dabei zu sein. Bald kommt die neue Version von Do They Know It's Christmas raus. White ihr wisst schon, Saviorism. Ja, das ist eine Sauerei. Savior. Hier sichern oder helfen, das macht man nicht einfach. Ja, ihr White Savior. Hungern lassen ist viel besser. Gar nicht Fremdenloten. Das ist antirassistisch. Kylie Minogue, One Direction und sogar die No Angels gesungen haben. Der Song wird seit Alter, sie Jahr zählt, immer wieder sie neu zählt aus der Bono nur irgendwelche Hobos auf, die das irgendwie in der dritten oder vierten Version. Alter Schwede, die weiß nicht mal, wer Duran Duran sind wahrscheinlich. Aufgelegt, um Spenden für afrikanische Länder zu sammeln. Man könnte meinen, das sei eine gute Sache. War Man könnte meinen, das wäre eine gute Sache, aber Geht nein, die sozialen helfen. Gerechtigkeitskrieger wissen es besser. Kindern helfen beim Überleben, so. Das könnte warum ist es Ed Sheeran dann peinlich, dass deine Stimme jetzt wieder auf der 2024er-Version zu hören ist? Der Song steht seit Jahren in der Kritik. Bereits 2014 lehnte der britisch-ghanaische Rapper Fuse ODG eine Teilnahme an dem Projekt ab. Wer? 2024. Fucking wer? Der berühmte Fuse ODG. Kennst du den nicht? Fuse ODG, das ist der echte OG. Ich solidarisiere mich hiermit mit Fuse OGG. Sich bekräftigte er seine Haltung und erklärte, Projekte wie Band Aid würden zwar sehr viele Spenden generieren, aber zugleich auch schädliche Stereotype über Afrika bekräftigen. Auch Ed Sheeran sagt heute, dass er... Schädliche Stereotype. Ist das nicht scheißegal, wenn die Kinder was zu essen haben, sozusagen? Also, nee, Mamon, nee. Das sind Stereotype. Type, genau. In Wahrheit haben die alle was zu essen. Das ist genau. Dieses White Supremacy, die euch das einreden will. Baumrinde und Laubblätter. Also deswegen macht auch Porsche Werbung jetzt in Afrika. Für diese Fliegen, die kommen dir in den Mund geflogen. Ja, genau. Selbstversorger. Dass er die Verwendung seiner Stimme in der neuesten Version respektvoll abgelehnt hätte, wenn er die Wahl gehabt hätte. Ihn habe aber niemand gefragt. Die negativen Stereotype über den afrikanischen Kontinent ziehen sich durch den gesamten Songtext der Originalversion. Afrika wird darin als homogener Ort dargestellt, an dem nichts wächst, kein Regen oder Flüsse fließen. Alter, Afrika, erstmal geht es in dem Lied erstmal nur um das Gebiet in Äthiopien grundsätzlich, weil da war die Hungersnot. Dass Afrika insgesamt der Kontinent gemeint ist, dichtest du hier dazu. Hm? Keine Ahnung, die Leute. Schicht vergessen oder so. Ja, auch schlecht recherchiert. Ja, nee, weil es in ihrem Kopf so schön zusammenpasst. Wir haben nachher noch eine sehr interessante Studie dazu, warum diese Leute so dumm sind. Heute erfahrt ihr es. Jetzt dranbleiben. Wegen dem Gehirn, würde ich sagen. Aber nur, wenn er noch 500 Zuschauer von den anderen rüberholt. Sonst machen wir vorher Feierabend. Das dort fließe, sei der bitter Stream of Tears, also der bittere Strom von Tränen. Die negative. Es ging um eine akute Hungersnot in fucking Äthiopien, Mädchen. Ja, aber die Stereotype. Also. Ja. Die sie auf Afrika geklebt hat. Anstatt. Spiegeln sich auch in dem Cover von 1984 wieder. Es kombiniert fröhliche Weihnachtsbilder westlicher Kinder mit Schwarz-Weiß-Bildern unterernährter afrikanischer Kinder. Diese Gegenüberstellung verstärkt das Bild von Afrika als hilfsbedürftigen Kontinent. Nun ja, Entschuldigung, wer möchte denn ständige Entwicklungshilfe von uns? Wer kriegt's denn nicht auf die Reihe? Also die regelmäßig. Ja, und wie gesagt, Entwicklungshilfe führt dazu, dass man es noch in der Zukunft nicht auf die Reihe bekommen. Ja gut, ich meine, Afrika hat aber auch in den Jahren zwischen, was weiß ich wann, vor Christus und der Kolonialisierung nicht wirklich viel auf die Reihe gekriegt. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Es gibt doch erfolgreiche Länder, zum Beispiel dieses Wakanda. Ja, stimmt. Das Wakanda ist natürlich da. Die hatten aber Glück. Die hatten so ein Joint Venture mit Tony Stark und dem Weihnachtsmann und dem Osterhasen. Ja, du hast ja jetzt diese Hungersnot da gegeben. Ich meine, Hungersnot und Armut, das sind ja auch nochmal zwei Bilder, ne? So, Hungersnot ist, ja, da kann man das auch gegenüberstellen, was wirklich gegenüberstand, diese Bilder. Wir haben gefeiert, die Feier zu der Zeit. Ja, genau. Deswegen haben sie das Lied ja auch gemacht. Könnte man sagen, der Song in all seinen Fassungen verfolge ein nobles Ziel, nämlich Spenden zu sammeln. Fuse ODG sagt aber, das sei ein klassisches Beispiel von White Saviorism. Es vermittelt also gut, dass der Experte, das für uns einordne. Professor Dr. Fuse ODG. Kurze Einordnung auch noch von mir. 8 Millionen Menschen waren von der Hungersnot in Äthiopien betroffen. 8 Millionen, Fräulein. Eine halbe bis eine Million Menschen sind kläglich verhungert. Wo genau ist jetzt der Punkt, denen nicht zu helfen, um dich nicht zu verärgern in deinem Berliner Loft? Ihr seid so unsagbar komische Menschen. Ihr möchtet gut sein, aber ihr seid das Gegenteil. Und weiße Menschen AfrikanerInnen retten könnten. Sie würden den Kontinent als dauerhaft hilfsbedürftig darstellen und so Mitleid erregen. Dabei würden sie aber die Ressourcen und das Potenzial, das Afrika selbst besitzt, ignorieren. Ja, aber Potenzial ist halt auch immer nur so irgendwie die Trauerflöte, die du spielst, wenn der Status quo scheiße ist. Ich keine Ahnung. Ich habe viel Potenzial, ja klar. Ich meine, wenn wir das Potenzial aufnehmen würden und sagen würden, ja okay, wir handeln mit euch oder so, dann wäre es ja auch wieder verkehrt, weil dann wäre es Ausbeutung. Das ist doch für die Afrikaner selber das, was die Afrikaner da irgendwie machen oder so, würden sie dann noch sagen. Und außerdem, also die Musik, die sie verkauft haben, die haben sie dann auch nur an Weiße verkauft oder wie, ne? Die haben sie nicht irgendwo in Asien verkauft oder so. Oder wie verstehe ich das hier, wenn das White Saviorism ist? Ja, es ist schon eine ziemliche Wohlfühltherapie, eine Theorie von ihr. Also, ach, das ist auch ohne nachzudenken. Wirfst du den anderen Gedankenlosigkeit vor und selber? Ja, das ist sehr übertrieben, wie gesagt. Eher dann nochmal 30 Jahre dekonstruiert und dann entblättert diesen Unsinn. Ich finde jede Art von übertriebenem Weihnachtskitsch furchtbar. Niemand braucht aggressiv blinkende Lichterketten an Hausfassaden oder eine Sammlung hässlicher Weihnachtspullis. Das alles ist nicht nur wahnsinnig nervig für alle. Blinkende Lichterketten. Aggressiv blinkende Lichterketten. Wir nehmen wir einen Kiosk hier von dem. Da macht man Nitrogas in die Lampe rein in der Fabrik und dann blinkt es aggressiv. Also. Ja, niemand braucht, sagte die Frau vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Niemand braucht. Planwirtschaft so, ne? Immer planen, man muss es planen, was die Leute brauchen. Die wissen das selber gar nicht. Ne? Ja, das ist Hallo Niedersachsen hier. Oh, wow. Niemand braucht. Goodbye, Niedersachsen. Sehen müssen, es geht auch so richtig ins Geld. Ob in Form. Es geht so richtig ins Geld und niemand braucht es, sagte die Frau vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Danke für den Tipp. Um der nächsten Stromrechnung oder an der Kasse beim Shoppen. Kitschige Weihnachtsdekoration ist einfach nur stillos. Wenig und ausgesucht muss es sein. Nur so sieht es dann auch gut aus. Den ganzen Schnickschnack, den man auf Weihnachtsmärkten kaufen kann. Was ist das? Hallo Niedersachsen. Format? Tequila zu Weihnachten? Das ist Grundversorgung mit demokratiefördernder, öffentlich-rechtlicher Qualitätsmedium. Vorher was. Meinungsbeiträgen. Braucht doch sowieso kein Mensch. Und am Ende machen die hässlichen Staubfänger sowieso nur Arbeit. Kaum hingestellt, muss das ganze Zeug spätestens im Januar ja auch wieder weggeräumt werden. Lass doch den Hausfrauen ihren Kindern eine Freude machen, meine Güte. Braucht kein Mensch. Echt, Spielverderber sind das immer noch. Immer noch Spielverderber, ne? Spaßverderber, Spielverderber. Ich persönlich brauche keinen leuchtenden, glitzernden oder singenden Krimskrams. Dann kauf ihn nicht, so Problem erledigt. Ist ja kein Zwangskitsch. Mir reicht es, in der Adventszeit mit Freunden essen zu gehen oder zu Hause eine selbstgemachte Feuerzangenbowle zu trinken. Mädchen, das muss man doch hinterher nur alles wieder wegräumen. Das kostet so viel Geld. Das ist mit Alkohol, das macht Krebs und... Kannst du besser in meine Pommesbude gehen, das kannst du immer wegschmeißen. So eine Wohnung, die muss man auch ständig aufräumen und putzen. Warum lebst du nicht in der Kiste? Einmal 2 Meter Eichenholz. Ja. Diogenes. Und da ist doch einfach ein Wurm zu Weihnachten. Jahresendwurm. Ja, wenn keiner das von einem verlangt, dass man das macht, dann braucht man das ja auch nicht machen, ne? Was, das macht die Frau? Wir haben hier in der Nähe einen Kaff, das hat bis vor ein paar Jahren, die haben sich überboten gegenseitig und die Leute sind da hingefahren und hingepilgert, um durch dieses Dorf zu gehen und sich die abgefahrensten Beleuchtungen anzugucken, die Leute da hingestellt haben. Ja, aber das also wird immer irgendwen verbieten. Interessiert das wohl auch. Nein, genau. Das wird immer verbieten. Zusammen mit der Musik. Das und dem bringt Bild. Mich schon genug in Weihnachtsstimmung. Schön. Und der Dulli sagt was Schönes. Immer dieses unnötige Geatme. Kaum hat man eingeatmet, muss man wieder ausatmen. Ja, eben. Ich meine, wenn dich der Kitsch nicht interessiert, dann nimm einfach nicht teil daran. Fertig. Ich meine, es gibt doch für jeden von uns Dinge, die wir nicht brauchen. Ja. Also in unserem Leben. Und trotzdem wissen wir doch auch, dass es viele andere Leute gibt, denen diese Dinge viel bedeuten. Ja, ich nehme Snooker und Motorsport. Andere Leute gucken Fußball. Urlaub, der nächste guckt irgendwie Bodenturnen und mich könntest du für 10 Mark irgendwie nicht, 10.000 Mark nicht zum Bodenturnen zum Zugucken bringen. Also, aber ich stelle mich da nicht hin und sage, guck doch mal, hampeln da auf dem Boden rum. Oh, hinterher müssen wir die Matten wieder wegräumen, müssen wir alles Scheiße abschaffen. Also, bist du Hallo Niedersachsen. Alte. Hallo Niedersachsen, hallo, goodbye Niedersachsen. Hier. So wie Hallo Schwester. Oh, oh. Ja. Hallo Niedersachsen, alles okay bei dir? Hallo Niedersachsen, hallo, hallo. Hast du ein Problem, Niedersachsen, ne? Ha? Alter, ein Rundumschlag gegen Dekokitsch. Aber dann, der gleiche Sender präsentieren uns dann Florian Silberscheißens wunderbare Weihnachten mit Helene Fischmob und was weiß ich. Na komm, das ist Hessen, oder, Helene Fischer? Russland. Das ist von Putin vielleicht. Hat der Putin uns die geschickt? Um uns alle in den Wahnsinn zu treiben. Aber das hier ist Niedersachsen. Auch wieder Niedersachsen? Nee. Das hier auf ist so, Borkum? Auf Borkum. Ist das sogar das in Niedersachsen, ja? Ja, na klar. Die Nordseeinseln gehören zu Niedersachsen. Ach genau, da ist der Artikel. Sekunde. Ich lese mal ein bisschen vor. Kostümierte Männer schlagen Frauen mit Kuhhörnern. Dieser brutale Brauch, das Glasurmfest, hat auf Borkum eine lange Tradition. Nach einem Bericht von Steuerung F und Panorama ist die Empörung groß. Ja, das glaube ich. Ey, egal, was sie berichten, die empören sich immer. Ne? Ich wette schon mal. Die Veranstalter ziehen Konsequenzen, ja. Ich wette schon mal vorab, dass die Frauen da freiwillig hingehen zu diesem Fest und nicht mit vorgehaltener Waffe zur Teilnahme gezwungen werden. Die ziehen jetzt trotzdem Konsequenzen. Denn nach einem Bericht über einen brutalen Nikolausbrauch auf der Nordseeinsel Borkum haben die Veranstalter und die Polizei Konsequenzen angekündigt. Siehst du? Ziehen Konsequenzen. Gewalt soll es beim Glasurmfest nicht mehr geben, teilte die Polizei mit. Die Veranstaltung werden mit zahlreichen Einsatzkräften begleitet. Wir fahren eine Null-Toleranz-Linie. Don't hit the women's. Women's. Die Polizei ermutigte Frauen, denen bei dem Brauch Gewalt widerfahren ist, eine Strafanzeige zu stellen. Wer Opfer geworden ist, sollte keine Angst haben, betonte der Polizeisprecher. Delikt wie Körperverletzung oder gefährliche Körperverletzung verjähren demnach erst nach 20 bis 30 Jahren. Ja. So, damals hast du mich am Glasurmfestival, weißt du nochmal? Hier, Bernd? So, mit dem Kuhhorn, ja. Jetzt gehe ich mal zur Polizei, was hast du denn davon, ne? Ja, müsste man sich natürlich der Steuerung F und Panorama mal angucken, was sie da als Schlagen, jo. Was das Schlagen irgendwie ist. Ja, hier also. Heißt es dann auch, ein Bericht von Steuerung F und Panorama über die Tradition hatte bundesweit für Empörung gesorgt, behaupten sie. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Aber ich gut. Mich auch nicht, ne. In dem Beitrag berichten Frauen anonym von aggressiven Übergriffen. Ein Team filmte im vergangenen Jahr, wie Frauen bei dem Fest auf der Straße von als Fänger bezeichneten Männern festgehalten werden und in die sogenannten Glasurms mit einem Kuhhorn auf Gesäß und Beine schlagen. Glasurms, das sind dann die Dings, die blauen Flecken, die sie hinterher haben oder was, keine Ahnung. Ist jetzt auch mein Winter. Verein, das Video erreicht YouTube, bla bla bla. Ganz zum Schluss vielleicht nochmal den letzten Satz, das fand ich nochmal ganz gut. Der Brauch soll auf die Zeit der Walfänger auf der Insel zurückgehen. Die Männer seien nämlich traditionell am Jahresende nach einigen Monaten auf See zurück auf die Insel gekommen und hätten mit dem Brauch klargemacht, dass nun wieder sie und nicht die Frauen das Sagen hätten. Bin ich aber gut. Hallo, ich aber gut. Ey, Tagesschau, ey. Slightly overinterpreted oder so. Ne? Nee, das kann ja durchaus sein, aber ich glaube das auch, ich mal auch, ja. Auch damals auch werden dir die Frauen halt nicht wirklich massiv geschlagen. Ich weiß jetzt nicht, ja, okay, die zerren die da aus der Zuschauermenge. Das heißt, man muss ZuschauerIn sein, ja, um das mal im ARD-Sprech zu sagen, ZuschauerIn sein, um da überhaupt gehauen zu werden. Das heißt, wenn man zu Hause bleibt, passiert einem nichts. Ja gut, weiß ich ja nicht, wie man das jetzt sagen kann. Dass die Frauen damit ihre, keine Ahnung, ihre Untaten, die sie während der Abwesenheit getan haben, dann vergolten haben oder so. Ja, und wichtig wäre halt, was sie unter Schlagen verstehen. Also. Ja, das ist auch ein Punkt. Also wenn Borkumer hier also unter uns sind. Das schon normalerweise freiwillig mit. So. Ich glaube nicht, dass man das, also, ne, da konnte man sich bestimmt auch wehren, wenn man wollte. Wenn also ich war schon mal auf Borkum, ich weiß auf jeden Fall von diesem Wahlzeug, habe ich da auch mitbekommen. Ja. Also da gab es so ein Museum, glaube ich, was ich da auch besucht habe, ne, Walfang. Aber ich war ja, ich da nicht immer so die über ja, Weihnachten sorry. Oder so. Das glaube ich auch nicht mehr so. Sie mischen sich mal wieder ein, dachte ich. Nur die Steuerung F, das sind ja auch so Konsorten. Panorama passt ja dazu. Ist ja von der Reschke, glaube ich, praktisch die Sendung, ne? Mischen sich mal wieder ein, machen mal wieder alles scheiße. So wie der Kollege erzählte von seinem Punkkonzert, wo dann die Awareness-Truppe plötzlich auftritt, wenn der Schlagzeuger das T-Shirt auszieht. Ne? Und dann wird das Konzert abgebrochen. So ähnlich ist das hier auch. Sie mischen sich mal wieder ein und machen irgendwie unsere Kultur kaputt. Peng. Okay, wer ist Ackermann? Ist das der Bürgermeister? Ah ja, der parteilose Bürgermeister. Okay. Ist die Recherche ein verzerrtes Bild des Brauches darstellt? Die Berichterstattung ist aus meiner Sicht tendenziös und unseriös. Ja, das klingt ja schon mal so, wie man sich vorstellen würde. Ja, nur es ist ARD, das erwartet man doch eigentlich. Ja, aber er sagt damit halt eigentlich nur, dass es Standardnachrichten sind. Also. Ich keine Ahnung. Ja, er sagt im Prinzip auch ein bisschen, dass das keine Nachrichten wert war, ne? Wenn man dagegen in Hamburg mit 1000 Leuten dafür demonstriert, dass Frauen gar keine Rechte haben sollten und jeden Tag geschlagen werden sollten, dann ist Panorama nicht dabei. Nee, da ist Panorama. Steuerung kann man sich bei der Demo anmelden. So. Hamburg haben die ja nichts mit zu tun. Ne? Aber in Borkum, der Walfang, das doch. Ja, das ist naheliegend, ne? Genau. Ja. Hauptsache können wir was interpretieren hier. Böse Männer früher und so. Genau. Und von Borkum nach Frankfurt, von Walfängern zu kolonialistischer, rassistischer und vielleicht sogar auch sexistischer Verhöhnung von schwarzen Menschen. Sprachregelung. Es ist wieder Weihnachtsmarktzeit, es ist wieder Zeit, sich über den Lumumba aufzuregen, den heißen Kakao mit Rum, den es auf vielen Weihnachtsmärkten unter diesem Namen zu kaufen gibt. Die Stadt Frankfurt empfiehlt den Gewerbetreibenden, das jetzt umzubenennen. Dieses leckere Getränk aus Kakao, Rum und Sahne soll nämlich laut einer einzigen Historikerin und Journalistin, die hinter diesem ganzen Unsinn steckt, der jetzt seit Jahren jedes Mal pünktlich zu Weihnachten über die Presse wegschwappt, die behauptet nämlich, der Name sei dem Namen des Freiheitskämpfers Patrice Lumumba zu ähnlich, der in den 60er Jahren erschossen worden wäre. Und deswegen kann man einen Kakao mit einem Schuss Rum nicht Lumumba nennen. Das ist ja, aber ehrt es dann nicht diesen Freiheitskämpfer eigentlich irgendwie oder so? Aber wegen Kakao mit Schuss, weißt du, Schuss, Schuss. Und die Tourismus- und Kongress GmbH, die lässt aber die Leute nicht im Regen stehen. Das finde ich total gut, das finde ich wichtig. Man sagt also nicht, ihr dürft es nicht mehr Lumumba nennen, sondern man sagt, hey, warum nennt ihr das nicht Kakao mit Schuss? Oder auch ganz, ganz fantasievoll und kreativ, heiße Schokolade mit Rum. Ja, genau. Ja, und dann kann es noch weitergehen. Das ist keine heiße Schokolade, das ist ein Kakao-Milch-Mischgetränk, ne? Und das haben sie getan, da es bei der Herleitung des Begriffes eine Variante gibt, die rassistische Stereotype bedienen kann. Aber Kakao ist nur, wenn es der Staat macht. Mhm. Ich meine, das ist, wenn Rum reinkommt, dann hat der Staat da nichts mehr mit zu tun, außer die Steuer. Guck mal, selbst wenn es mit Schuss heißt, kann es doch dem Mann auch eine Hommage sein, sozusagen. Weil man erinnert ja sogar daran, wie er gestorben ist. Und dass es ungerecht war und so weiter. Der Vorsitzende des Schaustellerverbands Rhein-Main sagt, er nennt diese Diskussion aberwitzig und sagt, ich weiß nicht, was an diesem 30 Jahre alten Namen verwerflich ist. Alle Standbetreiber hätten die Empfehlung erhalten, der Großteil halte sich auch daran und habe entsprechend gehandelt, aber nicht alle Schilder ließen sich so schnell abändern. Alter Schwede. Ja, in den ersten Ständen steht halt schon heißer Kakao mit Schuss und Sahne. Und der Betreiber sagt, er zweifelt daran, dass sich der Name des Getränks auf den Freiheitskämpfer Lumumba bezieht. Falls der Name sich doch auf den Politiker beziehen sollte, sagt er genau das, was hier eben Abel oder Mammon auch schon gesagt hat. Ich finde, das könnte auch eine Ehrung des Mannes sein. Lumumba, der Name kommt wahrscheinlich daraus, wie man sich da fühlt, wenn man ihn trinkt. Oder? Aber Gott sei Dank haben wir Artemis Salé, wissenschaftliche Koordinatorin für Migrationsforschung an der Frankfurter Goethe-Universität. Sie hat nämlich, die Forschung zeigt, dass schwarze Menschen oft mit Begriffen für braunes Essen und Getränke verglichen, exotisiert, sexualisiert und anderweitig erniedrigt werden. Von Definitionen der Ehrung und solche Vergleiche weit entfernt. Ja, es handelt sich dabei um rassistische Erniedrigung. Ein braunes Getränk nach einer der vermutlich wenigen Personen mit melaninreicher Haut, die in Deutschland der 60er Jahre massenmedial bekannt war, zu benennen, sei vor dem europäischen kolonialhistorischen Hintergrund mindestens ignorant und maximal beispielhaft für rassistische Strukturen. So, die Wissenschaftlerin. Gut so. Nein, ich meine, was willst du da auch sagen? Ich keine Ahnung. Ja, eine Ansicht. Also Fake-Wissenschaftler, die überall Unterdrückung finden. Am Ende ist man einfach sagen, ja, gut so. Eine Ansicht, die Weihnachtsmarktbesucherin Johanna aus Köln teilt. Sie findet es gut, wenn die Menschen heute im Zusammenhang mit Rassismus aufmerksamer sind. Im Zweifel sollte der Name lieber weg. Den zu ändern, tut doch niemandem weh. Na ja, komm. Vielleicht muss man die Hälfte von 1984 nur einfach redigieren. Die paar Wörter weniger tun doch keinem weh. Wir erinnern uns alle an den berühmten dreiminütigen Kurzfilm Der große Diktator. Der einzig gute Gag eigentlich in diesem Nazis vom Mond-Film. Wir werden das alles schön zusammenschneiden, bis alles halt nur noch beiger Würfel heißt. Oder nur noch ein beiger Würfel ist. Oder wie ein beiger Würfel aussieht. Weil sich daran niemand stören kann. Ich finde es halt geil, dass unsere Wirtschaft stagniert und wir Polykrisen haben und alles bergab und runter geht und am Endeffekt Lumumba uns beschäftigt. Ach, also, das ist doch Whataboutism, Abel. Jetzt enttäuschst du mich aber. Nein, aber ich meine nur, es ist aus dem kommunistischen Sabotagehandbuch Fake-Debatten ausrufen. Also. Aber ja, Spies, Lies and Algorithms, The History and Future of American Intelligence ist tatsächlich ein sehr gut geschriebenes Buch. Die Frau hat 30 Jahre in einem Buch geschrieben und ich habe in letzter Zeit einige Bücher über Geheimdienste gelesen, aus Gründen der nationalen Sicherheit. Und auf jeden Fall, das Buch stand heraus, es bezieht sich natürlich auf die US-Amerikaner, die sind halt der Hegemon und auch irgendwie stark, keine Ahnung, ich meine, wenn der Ami halt was sagt, dann folgt halt der Westen weitestgehend, keine Ahnung. Und auf jeden Fall war der Einblick von dem Buch halt ganz interessant, weil es halt einen richtigen Rundumschlag gemacht hat. Nicht nur sozusagen aufgegriffen, wie es in den Medien dargestellt wird, also bestimmten Serien wie Jack Bauer 24 oder sowas, sondern halt auch so richtig in die Geschichte reingegangen, wie es halt mit dem Kalten Krieg war und das dann die Blase entstanden ist, wo man die Friedensdividende ausgeschüttet hat und dann der große Terror kam von den Musels und einfach ein schön zu lesendes Buch, weil die Informationsdichte halt relativ hoch war. Also kann ich wärmstens empfehlen. Also gutes Buch von Inhalt her. Ein weniger gutes Buch vom Inhalt her ist dieses hier. Das habe ich mir jetzt vergangene Woche zu Gemüte geführt. Konstantin Schreiber, lasst uns offen reden, warum die Demokratie furchtlose Debatten braucht, wobei ich irgendwie immer diesen Untertitel gelesen habe als warum die Demokratie fruchtlose Debatten braucht. Das fand ich irgendwie in meinem Gehirn. Furchtbar. Hat das irgendwie schon immer so angepasst. Weil darauf läuft es nämlich auch so ein bisschen hinaus. Also. Woher kenne ich den Namen? Hast du eine Ahnung? Konstantin Schreiber, ja, das ist ja der Herr von ZAPP, das Medienmagazin, war ja mal Moderator, außerdem jetzt Tagesschau. Und das ist ja der Herr mit dem Moschee-Report. Ja. Buch, wo er ja auch viel angefeindet wurde. In diesem Buch jetzt hier berichtet er auch, kommt er mehrfach auf so einen Fall zurück, wo ihm eine Kollegin gesagt hat, dass sein Moschee-Report den falschen Leuten helfen würde, also Argumente liefern würde für die bösen Rechten. Und das muss er natürlich dann angehen, weil das trifft ihn ja, dieser Vorwurf. Und ansonsten ist es aber ja, also es ist alles meandert so ein bisschen rum. Er will irgendwie beides haben. Also er will das auf der einen Seite, also ich fand es zum Beispiel ziemlich bemerkenswert, es fängt erstmal an mit, ja, wir müssen mal klären, was der Unterschied zwischen Meinung und Tatsache ist. Da habe ich schon so mir ging schon meine eine Augenbraue hoch und dann dachte ich mir so, okay, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Und was dann kam, war irgendwie über Transsexualität, dass es ja vom biologischen her nur zwei Geschlechter gibt. Aber natürlich, wenn man es soziologisch sieht, ist es natürlich anders. Und da wird dann da irgendwie so eine Quelle zitiert, irgend so eine 0815 Internetseite irgendwie, von der ich noch nie gehört hatte. Ich glaube, das Regenbogenportal war es nicht, obwohl ich das zuerst aus der Erinnerung irgendwie dachte. Und also steht halt in der Fußnote drin, das wäre irgendeine Seite, die vom Bundesministerium für Familie, Senioren und Jugend gefördert wird, wo ich mir so dachte, ja, das ist schön. Ja. Es ist schön, Herr Schreiber, dass es vom Ministerium gefördert wird, aber es ist trotzdem keine seriöse Quelle, weil da wurden halt diese Fantasiegeschlechter da mit Demi-Gender und was weiß ich nicht, was für ein Zeug irgendwie angeführt. Und also... Ja, wenig kontrovers oder was, ne? Will ich mal sagen, vielleicht hat er alle Seiten bedient oder wie? Naja, im Endeffekt seine Seite, ne? Achso, genderdings.de. Ach ja. Das ist das Ding. Ja, Institut für Bildung und Forschung e.V. Sehr seriös, ja. Die Webseite wurde entwickelt im Rahmen des Projektes Social Media Interventions, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben, steht in der Fußnote. Und da sind so Sachen wie ja. Agender, Neutron. Ja, nicht binär, genderfluid, bigender, demigender. Demigender, ein Begriff für Menschen, die sich teilweise mit einem Geschlecht identifizieren und teilweise mit einem anderen. In Klammern, ein Demigirl versteht sich teilweise als weiblich, teilweise nicht. Ein Demiboy identifiziert sich nur teilweise als männlich. Und wie gesagt, das ist aus einem Kapitel, wo es darum geht, um Meinungen und Tatsachen. Na, also. Ja, das mit den Meinungen und Tatsachen, ich weiß nicht, ich persönlich habe das lange aufgegeben. Die ganze Debattiererei auch auf Twitter und so, das führt in der Regel eh immer zu nichts. Und was Fakt und was Meinung ist, das wollen die Leute überhaupt nicht auseinanderhalten. Also das wollen die Leute von vornherein nicht, in meinen Augen. Ja, und wenn man es auseinanderhält, dann kommt niemand, weil nur eine Faktendebatte ist langweilig, was zu trocken ist. Also. Ja, aber das ist hier halt auch schon wieder schwierig, ne? Also, weil ich meine, ich habe es jetzt noch nicht verstanden, ob ihr jetzt meint, dass das jetzt eine Meinung wäre mit den mehreren Geschlechtern. Das klingt für mich nämlich nicht so. Das klingt eher so nach, wir müssen mal gucken, wovon geredet wird, von Biologie und oder von Soziologie. Und das ist also. Ja, genau. Es ist bestenfalls eine Meinung, was da von Soziologie geredet wird. Und dann geht es hier noch um Israel als Apartheidstaat und da vergleicht er das mit, also er meint, wenn man jetzt halt Südafrika anlegt und da gab es wohl irgendwie die Homelands und das waren auch irgendwelche Sonderzonen quasi, wo das eigentliche, also die eigentlich nicht zum Staatsgebiet dazugerechnet worden sind. Und dieser Vergleich würde ja dann passen. Gut, habe ich noch nicht gehört. Mag sein. Und der meinte halt, wenn man sich darauf beruft, dann wäre das halt nicht israelfeindlich. Ja gut, kann man so sehen, war jetzt ganz interessant. Aber das war auch schon so das Interessanteste in dem Buch so ziemlich. Ja, aber das hinkt halt vorne und hinten, okay. Weil halt zu der Apartheid in Südafrika ja nicht nur die Homelands gehört haben, sondern auch eine Trennung im Alltag. Und die findet in Israel in der Form nicht statt. Es gibt keine verschiedenen Einrichtungen, wo in Israel, also klar, es gibt Orte wie jetzt den Felsendom oder ähnliches, klar, da gibt es Ärger, aber im Endeffekt gibt es keine verschiedenen Supermärkte oder irgendwas für die Leute. Ja. Na klar, kannst du freiwillig eher bei deinem muslimischen oder bei deinem jüdischen Händler kaufen, aber es gibt nicht dieses systematische Trennen der beiden Bevölkerungsschichten. Ja, das sagt er im Endeffekt auch. Er meint halt nur, dass wenn man sich darauf bezieht, dass man da wenigstens irgendwie einen Ansatz hätte, quasi da einen Vergleich zu ziehen. Ja, aber Hitler hat Brot gegessen. Ja. Der hat auch Brot gegessen. Uiuiui. Ich weiß nicht, also das finde ich so ein bisschen... näher liegt das, glaube ich, schon, aber... Ja, und dann werden hier diverse Menschen von der Republika zitiert. Und es geht auch immer wieder. Und die auf der Republika, zum Beispiel ist das Caroline Ehmke-Ding ist mit dabei. Ja, wir sollten Pro und Contra überwinden. Das hat er in dem Buch zitiert. Und hat sich da nicht richtig auf die Seite geschlagen, also auf keiner eigentlich. Also ich habe es noch nicht so richtig verstanden, was er damit jetzt mit diesem Zitat jetzt bezwecken wollte, ob er das jetzt kritisieren wollte oder nicht, weil danach geht es nämlich irgendwie so weiter, dass man es auch so verstehen kann, dass das halt irgendwie richtig ist, aber dann auch irgendwie wieder doch nicht, keine Ahnung. Also dieses Buch hat mich wirklich maximal verwirrt. Ich weiß nicht so richtig, worauf er da hinaus wollte. Ich glaube, er stellt sich das selber alles so ein bisschen zu eindeutig vor. Was es aber eigentlich nicht ist. Also. Und auch schon wieder so Sprüche, wie was natürlich auch dabei ist, mit der, was hier erlaubt ist und nicht erlaubt ist in Deutschland, das ist relativ klar geregelt, war, glaube ich, die, die Formulierung irgendwie so. Nein. Und wenn ich sowas schon wieder lese, dann denke ich mir natürlich auch, alter Schwede. Und vor allen Dingen, wenn auch in diesen ganzen Beispielen natürlich alle kommen, ne? Also wo ich mir denke, so, ja, du hast doch dieses Buch selber geschrieben, ja. Erzähl mir doch nicht, das wäre irgendwie halbwegs vernünftig geregelt. Also, sorry. Ja, und hier die Dings zitiert er auch von der Republika, hier die Kybra Gümüşay und ihr Buch Sprache und Sein und dass das doch so toll wäre hier mit dem, also ich, er sagt ja, nicht unbedingt so toll, aber ich glaube, ich habe es verstanden, weil wie geht das in den gleichen Kopf rein, der den Moschee-Report schreibt? Verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich auch nicht. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Ah, also. Ich habe sogar zufällig hier beim Hin- und Her-Wursteln aufgeschlagen. Die Seite kann ich ja mal ein bisschen was vorlesen. In Sprache und Sein geht sie schließlich der Frage nach, wie Sprache unser Denken und damit auch unser politisches Handeln prägt. Die Grenzen der eigenen Wahrnehmung, der eigenen Sprache müssten wir uns immer wieder bewusst machen. Prägung hinterfragen und letztlich in Anführungsstrichen die Wechselbeziehung zwischen Sprache und politischer Unmenschlichkeit Anführungsstriche oben durchschauen. Wir müssen vermeiden, dass Menschen als Individuen unsichtbar werden, weil sie Teil einer Gruppe gesehen werden und sich nur als solche äußern dürften. Vielmehr gehe es darum, Grenzen zu öffnen und menschlicher zu sprechen. In Anführungsstrichen brauchen wir eine Sprache, die gänzlich darauf verzichtet, Menschen nach ihrer Geschlechtsidentität zu kategorisieren. Anführungsstriche oben, fragt Gümüşay, um an anderer Stelle festzuhalten, in Anführungsstrichen klar ist, Doppelpunkt, wir müssen uns mit der Architektur der Sprache beschäftigen, die unsere Realität erfassen soll, damit wir aussprechen können, was ist, damit wir sein können, wer wir sind. Anführungsstriche oben. Ihre Idealvorstellung wäre eine Gesellschaft, in der in Anführungsstrichen alle gleichberechtigt sprechen und sein können. Kybra Gümüşay postuliert in ihrem Buch letztlich, dass man Sprache formen muss, um die Gedanken, das Bewusstsein zu ändern. Ja, das tut sie, genau. Mit einem Kopftuch auf. Mensch, Mensch, Mensch. Auf der Republika-Bühne. Ja, das ist halt die Sapir-Whorf-Hypothese neu aufgelegt, dass du halt durch Sprechakte Realitäten erschaffst. Ah, okay, und jetzt kommt die Kritik halt da dran. Er sagt, das, so habe ich es weiter vorne bereits skizziert, funktioniert meiner Meinung nach nicht in der globalen, digitalen, vernetzten Welt. Wo wir uns aber treffen, ist, dass die Sprache den Diskurs bestimmt und dass am Ende ein Diskurs stehen sollte, ohne erhitzte Gemüter, ohne Hetze, ohne Einschränkung des Sagbaren. Ja, aber eine Kybra Gümüşay ist nicht für ohne Einschränkung des Sagbaren. Eine Kybra Gümüşay ist, wir sind alle nur menschlich, wenn wir so kommunizieren, wie mir das in meinem Kopftuchgehirn einfällt. Ein Kurs, der demnach friedlich und wahrhaftig bleibt und als Schlüssel für eine funktionierende, vielfältige, moderne Gesellschaft dient. Ist nicht das, was Kybra Gümüşay im Kopf hat, Herr Schreiber. Ja, also wirklich. Ist kein langes Buch. Ja. Was hat das hier? Hätte es ein Blogpost sein sollen? 125 Seiten. Aber es ist verwirrt ohne Ende. Okay. Man kann es sich als Studie der Weltanschauung eines ÖR-Journalisten, der irgendwie halbwegs, also noch einer von den Reflektierteren ist, kann man sich auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Trotzdem solche Kommentare dazu, Gümüşay. Krass. Einfach krass. Ja, was ist den Schreiber? Lass uns offen reden. Fruchtlose Diskurse. Ja, hier ist was Interessantes passiert, nämlich der Wolfgang Kubicki, dem seine Reden, zwei Reden aus Bundestagsdebatten, Livestreams von Phoenix, sind irgendwie verschwunden aus den Livestreams von Phoenix. Einmal zum Thema Meinungsfreiheit. Der Kubicki, der war schon immer so ein Punk. Und einmal zum Thema... Kein Wunder, dass die den zensieren. Einmal zum Thema Corona-Impfpflicht. Ist irgendwie in dem Mitschnitt halt auf dem Phoenix-YouTube-Kanal fehlen die. Bei dem Meinungsfreiheit-Ding ist irgendwie 3 Minuten schwarzer Bildschirm einfach, ohne Ton. Und die Verantwortlichen bei Phoenix sind sich keiner Schuld bewusst. Also die sagen quasi, ja, selbst wenn wir das wollten, wir können das ja gar nicht da irgendwie rausstreichen oder so. Es muss wohl an YouTube liegen. Vielleicht haben die auch einen eifrigen Praktikanten. Vielleicht hatte der einfach Angst vor dem Kubiki. Ja, wie er schreibt, erklären könnte man mir den Vorgang so damals nicht. Phoenix wies meinem Büro gegenüber darauf hin, dass sie zu einem solchen Eingriff technisch gar nicht in der Lage seien. Das neu aufgespielte Video versah Phoenix mit dem Hinweis, die Rede von Wolfgang Kubicki fehlt in unserem YouTube-Livestream. Wir haben in allen Livestreams die gleiche Quelle genutzt. In Twitter und Facebook war die Rede zu sehen. Wir vermuten einen Fehler beim Plattformbetreiber YouTube. Ich hätte die Episode damals als merkwürdig empfunden, habe diesen Vorgang dann aber nicht noch weiter aufgearbeitet. Nun kommt jedoch ein weiter beunruhigender Fall hinzu, der mir gestern zugetragen wurde und der die irritierende Vermutung aufkommen lässt, dass dieser Eingriff offensichtlich kein Einzelfall gewesen ist, dass meine Plenarrede aus dem Oktober 2019, Klammern aktuelle Stunde zur Verteidigung der Meinungsfreiheit, wurde mutmaßlich nachträglich aus der Debattenwiedergabe auf dem Phoenix-Kanal von YouTube getilgt. In den ersten 5 Minuten des Videos, in denen eigentlich mein Debattenbeitrag als Verfechter der antragstellenden FDP laufen sollte, sieht man dort nur einen schwarzen Bildschirm. Das ist ein aufrechter Praktikant bei Phoenix. So einfach ist das. Alle nachfolgenden Reden sind weiterhin einsehbar. Ja. Ein aufrechter Praktikant, der das Passwort mitgenommen hat. Ja. Es liegt sehr nahe, dass dies A-Punkt auf einem redaktionellen Eingriff beruht und damit B-Punkt eine gewusste Manipulation der Videowiedergabe der Plenardebatte ist. Ich hatte einen solchen Eingriff bzw. eine Unterdrückung von angeblich missliebigen Wortbeiträgen im Rahmen von Debatten im höchsten deutschen Parlament für einen sehr ernsten Vorgang, der die Integrität des demokratischen Systems berührt. Ich möchte festhalten, dabei geht es nicht um mich allein. Ich bin durchaus in der Lage, meine politischen Botschaften abseits des Phoenix-Kanals bei YouTube so zu platzieren, dass ich zur Willensbildung beitragen kann. Es geht vielmehr darum, dass sich Menschen sehr oft des öffentlich-rechtlichen Angebots auf YouTube bedienen. Ja, das ist wohl wahr, weil also bevor ich wusste, dass es das bei bundestag.de auch alles gibt und ohne das Geschwafel von den Leuten zwischendrin, da habe ich mir die Sachen da auch mal angeguckt. Und dies als Primärquelle gilt. Ein Weglassen von Wortbeiträgen verzerrt jedoch den Wesensgehalt einer Plenardebatte und beeinträchtigt den Willensbildungsprozess. Und es geht darum, dass wir die Büchse der Pandora öffnen, wenn wir diese Art der Einflussnahme durch Dritte zu Lasten einer bestimmten politischen Richtung schulterzuckend hinnehmen. Okay, er unterstellt also auch eine bestimmte politische Richtung. Ja. Julius Jui mutmaßt, immer wenn Kubicki seine eigene Partei kritisiert, verschwindet eine seiner alten Regeln. Und Danette Aronnax warnt ihn vor Reisen nach Mexiko. Ist ja vielleicht jetzt auch so wie Trotzki. Ja, in der neuen gestreamten Lindner FDP ist er, glaube ich, schon ein Fremdkörper. Weil er auch dem Lindner sagen wird, was ihm nicht gefällt. Hier sagen aber auch ein paar Leute, was nicht gefällt. Nämlich die Bremer FDP hatte einen außerordentlichen Parteitag wahrscheinlich vorgezogen zur Listenaufstellung. Und haben da aber auch einen Antrag zur Änderung des Strafrechts für mehr Meinungsfreiheit eingereicht. Es geht natürlich um diesen neu geschaffenen 188 des Strafgesetzbuches, der die Beleidigung von Politikern ganz besonders nochmal erfasst. Und sie haben mir ja im Endeffekt gesagt, dass das halt eine gute Idee war, aber halt sich herausgestellt hat, dass es halt nicht gut funktioniert und dass man das deswegen wieder wegmachen sollte. Also die Einführung eines gesonderten Tatbestands für die Beleidigung von Politikern, etwa um Kommunalpolitiker zu schützen, sei nobel gewesen. Durch eine kompromisslose Verfolgung von Straftaten durch Spitzenpolitiker habe sich jedoch eine regelrechte Anzeigeindustrie entwickelt. Laut der Bremer FDP besteht die Gefahr, dass sich durch diese Rechtslage Gräben zwischen Politik und Bürgern vertiefen könnten. Ja, das haben sie richtig erkannt. Ach nee. Ach was. Ach. Wer hätte das vorhersehen können? Anzeigt, natürlich werde ich dann dem Staat gegenüber misstrauisch. Außerdem wurden unter anderem Anträge für eine strenge Regulation der Migration und für einen stärkeren Kampf gegen Islamismus beschlossen. Die ich mir übrigens alle gerne angeguckt hätte, aber irgendwie habe ich nichts gefunden. Also, ich habe keinen Livestream von dem Parteitag gefunden, ich habe keine Seite gefunden, wo man sich die Anträge irgendwie Antragsbuch anschauen kann oder so. Scheint alles geheim zu sein, keine Ahnung. Aber das kenne ich auch. Ich habe auch irgendwann, als ich mal letztes Jahr da zum Parteitag von der FDP Niedersachsen gefahren bin, habe ich denen auch vorher eine E-Mail geschrieben und gesagt, so, was ist eigentlich mit den Anträgen? Ich würde gerne mal wissen, was da zur Debatte steht, damit ich mir das auch mal durchlesen kann. Und das musste ich auch erst erfragen, damit ich das mir anschauen konnte. Also verstehe ich auch nicht so ganz, warum man das nicht einfach auf die Webseite packt. Du hast noch wunderschöne Schwurbelworte dafür. Mehr Meinungsfreiheit, mehr Wohlstand, mehr Sicherheit, weniger Bürokratie, weniger Extremismus, stärkeres Bremen und stärkeres Deutschland. Ist wunderbar. Erinnert mich an diesen schönen Loriot-Sketch, den Abel gepostet hat, wo sie ein Model für alle Plakate fotografieren, um Kosten zu sparen. Die sind auch für Frieden und Freiheit. Ja, das sind, und für das, mehr ist, Sicherheit und solche Sachen. Kommt, das ist genau so ein Geschwätz. Das hatte ich noch gar nicht gelesen. Nach Angaben der Partei stimmten die Delegierten zudem einstimmig für einen Beschluss, der einen besseren Schutz für Frauen vor Gewalt vorsieht. Und nein, ich ahne Böses. Bremen. Noch so ein Zahlungsempfänger, glaube ich, ne? Ja, klar. Wunderbar. Und währenddessen im Bremen umgebenden Niedersachsen, da fordert die SPD-Innenministerin, oder war es Justizministerin? Innenministerin, ja. Also quasi Nachfolgerin von Herrn Pistorius, dass dieser Paragraph noch weiter ausgeweitet wird und also Strafmaß verschlimmert wird. Nein, die wollen das doch. Wenn sie einmal eine Schlinge drum gelegt haben, ziehen die am Ende immer enger. Das hätte ja keiner wissen können vorher, bevor man so einen schwachsinnigen Gummiparagraphen aus dem Hut zieht. Wäre ja niemandem aufgefallen. Gott, Gott. Ja, und die Justiz in Nordrhein-Westfalen äußert sich hier gegenüber Apollo News zu den Strack-Zimmermann-Verfahren und das beschäftigt wohl irgendwie, was hatten sie geschrieben, mehrere Staatsanwälte auf jeden Fall und von denen auch noch diverse Mitarbeiter, nur für Strack-Zimmermann. Manche betrachten den Staat als Beute, hast du, glaube ich, vorhin gesagt, wenn ich mich nicht irre. Ja, aber das sind ja nur die Leute, das ist ja dann Kakao. Ich meine, fünf Staatsanwälte, die nur noch arbeiten. Fünf Mitarbeiter waren es, glaube ich, oder? Da steht oben in der Überschrift steht fünf Staatsanwälte. Okay, da waren es fünf Staatsanwälte, ja. Aber nur dafür arbeiten die nicht, haben sie geschrieben, aber es sind fünf, die da dran arbeiten auf jeden Fall. Und das fällt halt auf. Ne? Also die Arbeitsbelastung ist durchaus hoch, sagt der eine hier gerade. Ja. Und ist durch das gesteigerte Anzeigenaufkommen sicherlich nochmal gestiegen. Super. Super. Vielleicht können wir da auch Arbeitsplätze also schaffen in der Politikerbeleidigungsabmahnindustrie. Ja, brauchen wir ein paar Fachkräfte für. Ne? Können wir aus Nordkorea importieren oder so. Mhm. Haben wir auch ein schönes Meme gesehen. In Nordkorea erzählen sie dir im Fernsehen nur Lügen und in Deutschland musst du das auch noch bezahlen. Nordkorea muss man es, glaube ich, auch bezahlen. Wahrscheinlich. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die 1836 abdrücken müssen. Ja, das war auch interessant hier. Frau Brandmann hat jetzt eine Unterlassungserklärung unterschrieben, dass sie auf ihrer Internetseite nicht mehr sagt, dass es irgendwie eine juristische Vertretung ist, was sie da machen. Weil sie ja keine Anwälte sind. Das ist schon die nächste Geschichte. Also der Steinhöfel hat ja quasi hat ja gegen die, dass sie da als Mitglieder der Landes- und Bundesregierung da auftreten mit ihren Testimonials, ist der ja gegen vorgegangen. Und hier geht es jetzt erfolgreich vorgegangen. Genau, und hier geht es jetzt auch erfolgreich um die, oder zumindest, also es war jetzt außergerichtlich hier, die hat das ja halt jetzt hier unterschrieben. Dass, also hier so verschiedene Formulierungen, die halt auf Rechtsberatung und Rechtsvertretung auf der Homepage gehen, dass du die weglöscht. Ja, und es gibt noch einen Angriffswinkel von jemandem, der die Benutzung von den Fotografien abmahnt. Weil zum Beispiel die Frau Strack-Zimmermann wird dort gezeigt mit einem Foto, das aus dem Bundestag kommt und für das man eigentlich irgendwie Nutzungserlaubnisse haben muss. Und er hat jetzt auch eine Anfrage gestellt, ob der Bundestag das zur Verfügung stellt, wie es mit den Nutzungsentgelten aussieht und so weiter und so fort. Also ich rechne damit, dass diese Fotos auch verschwinden werden und durch dann gemeinfreie oder selbstgemachte oder wie auch immer ersetzt werden. Das aus dem Bundestag kommt. Ja, das ist Material, also die machen ja wohl eine Fotosession, wenn die da hinkommen. Ja, aber das sind eigentlich immer, diese Fotos sind auch von unterschiedlichen Fotos. Sind wohl nicht gemeinfrei. Aber der Anwalt wird es besser wissen als ich, der sie irgendwie angeschrieben hat. Ich finde es lustig. Also ich weiß halt, dass es bei der FDP diesen einen Fotografen gibt, den ich auch bei Social Media folge, und der hat da auch ganz viele von diesen Fotos gemacht. Also ich glaube nicht, dass sie vom Bundestag offiziell sind. Da steht ja immer ein Copyright runter von irgendeinem anderen Fotografen. Also. Ja, aber ich gehe schon aus, dass der Anwalt das prüft, bevor er da irgendwie anfängt, aktiv zu werden. Das weiß ich nicht. Es gibt ja schon noch auch genug Leute, die da jetzt irgendwie spitzfindig sein wollen. Also da wäre ich mir nicht so sicher, dass da was bei rumkommt. Aber was ich jetzt gelesen hatte, ist, dass sie jetzt auch eine Journalistenanfrage an Tagesschau und Tagesthemen geschickt hat, weil ja die Logos von denen da auch auf der Webseite sind. Mit der Anfrage, ob er da irgendwie als Jurist, ob man das auch irgendwie buchen könnte als Testimonial irgendwie. Also, weil das ist ja eigentlich auch nicht so ganz koscher. Ja, das ist der Herr Heinz übrigens, und der hat inzwischen eine Antwort, dass das kein Foto des Bundestags ist. Ja, wie gesagt, das hätte mich auch gewundert, weil soweit ich das weiß, sind das alles irgendwelche angeheuerten Fotografen, die diese Fotos da machen, also immer andere. Ja gut, aber die Nachfrage ist ja gerecht zu fragen, werden hier Fotos verwendet, die der Steuerzahler bezahlt hat, um Werbung für eine private Abmahnfirma zu machen. Finde ich schon gut, dass man die Nachfrage stellt, auch wenn sie. Ja, klar, aber ich habe das jetzt quasi auch nur beantwortet, weil ich das halt schon mal gesehen habe, dass auf jeden Fall von diesem einen Fotografen, den ich da kenne, aus dieser FDP-Blase, ich weiß halt, dass dem sein Name halt unter vielen von diesen Fotos drunter steht. Und von daher kann ich zumindest von den Fotos dann sagen, dass die nicht irgendwie vom Offiziellen da irgendwie angefertigt sind. Aber wie man es nimmt, ne? Also das Geld, was die dem bezahlen, hat natürlich auch der Steuerzahler im Endeffekt bezahlt. Weil das ist ja ein Angestellter von denen, den sie angestellt haben. Aber ja. Ja, und dann kommen wir jetzt zum D-Day und der offenen Feldschlacht. Und hier haben wir auch wieder die Frau Brandmann, die sagt, das Papier, das gestern öffentlich wurde, ist einer liberalen Partei unwürdig. Nicht nur die Öffentlichkeit muss den Eindruck gewinnen, über Wochen getäuscht worden zu sein, sondern auch die eigene Partei. Das geht auch für mich, auch ich wurde getäuscht. Ich weiß, das Gefühl, das sich deshalb in mir breit macht, von vielen Mitgliedern der Freien Demokraten geteilt wird. Den Gesprächen im FDP-Bundesvorstand, dem ich angehöre, entspricht das Papier nicht. Auch vorgelegt wurde es dort nie. Dass das Papier erstellt wurde, lässt aber tief blicken. Was da zu sehen ist, passt nicht zu den Freien Demokraten, wie ich sie kenne. Souverän, glaubwürdig und mit offenem Visier für liberale Politik eintretend. Es ist das Gegenteil von all dem. weder dieses Papier noch der Umgang damit in den letzten Wochen lassen auf Mitarbeitende der Bundesgeschäftsstelle der FDP abwälzen. Der Versuch, das zu tun, ist inakzeptabel. Diese Vorgänge haben unserer Partei viel Glaubwürdigkeit gekostet. Diese Vorgänge. Ich bin und bleibe überzeugt, Deutschland braucht eine liberale Partei. Damit die FDP diese Partei wieder sein kann, muss sie sich neu aufstellen und sich ihre Glaubwürdigkeit neu erarbeiten. Ja, dafür musst du den Bircan die Schüsserei rausschmeißen, oder wie? Als Generalsekretär trägt Bircan die Schüsserei die politische Verantwortung für die Inhalte und Ausrichtung der Partei. Um weiteren Schaden von der Partei abzuwenden, habe ich den Generalsekretär dazu aufgefordert, von seinem Amt zurückzutreten. Ja, das hat er dann diese Woche auch gemacht, in einer irgendwie 40 Sekunden Pressekonferenz. Also wahrscheinlich nicht so gerne, hat er dann gesagt, so, jo, ich habe jetzt angeboten, dass ich jetzt zurücktrete, oder ich habe gesagt, dass ich zurücktrete und tschüss. Und weg war er. Und es ging halt um so ein Papier, was da angeblich er hat zumindest gesagt, dass er es gemacht hat, der jetzt auch zurückgetretene Chef von dem Hans-Dietrich-Genscher-Haus, hier von der Zentrale, von der FDP. Und da ging es halt um ein mögliches Ampel aus und was man dann da macht. Und da waren halt so mehrere Phasen in so einer komisch falschrum angeordneten Pyramide, wo es erstmal ums Narrativ irgendwie ging, was man verteidigen muss. Und die letzte Phase war dann halt die offene Feldschlacht. Das, nicht Genozid. Nee, ich hätte jetzt auf Genozid getippt. Nee, die offene Feldschlacht. Ja. Ja, aber ich meine, sagen wir mal ehrlich, glauben wir, dass es in den anderen Parteien keine Papiere gab, die für diesen Zeitpunkt irgendwie in der Schublade gelegen haben? Die FDP ist halt einfach nur so blöd, sie auch noch zu leaken oder zu veröffentlichen. Ja, das ist normal. Also, das ist ein vollkommen normaler Vorgang. Das ist normal. Ja. Und da jetzt so eine Staatsaffäre draus zu machen, ist lächerlich. Ja, also aus meiner Sicht ist es halt auch wieder eine reine Journalismus-Kampagne. Na, also es gibt nur Journalisten, die das irgendwie behaupten, dass das irgendwie so schlimm wäre, und hey, so Brandners, die sich dann da drauf dingsen, um den Jizzerei halt rauszukegeln, der aus meiner Sicht halt eigentlich, ja, also viel Quatsch halt immer kritisiert hat und ja auch zum Beispiel nach 4 Nachfragen oder so zum Thema Donald Trump halt gesagt hat, dass er wahrscheinlich für die Außenpolitik besser ist als Kamala Harris. Ne, auch in Bezug auf Iran und so. Der Jizzerei ist ja auch aus dem Iran stammend. Und ja, also. Wie siehst du das? Kann das sein, dass er das nicht kannte tatsächlich? Dass er nichts von wusste? Das weiß ich nicht. Er beteuert das ja, aber ich kann es mir eigentlich nicht so richtig vorstellen. Ist ja aber auch eigentlich egal. Also. Weil ja, er hätte es natürlich halt, wissen es müssen, ist halt oder? Komplett irrelevant, aber du hast ja wieder einen Angriffspunkt, um irgendwie zu sagen, so, ja, okay, weil gerade hier die Brandmann, also diese ganzen Sachen mit, da muss ich was ändern und so, ja, geil, also gerade die Brandmann und die Leute, die da jetzt immer alle noch da sind, jetzt auch von, na, wir haben es ja letzte Woche gehabt, die Frau Adler, die nicht mehr auf der Liste ist und so, also aus meiner Sicht gerade die Leute, die eigentlich man jetzt eigentlich weiter nach vorne rücken müsste, die werden jetzt weiter hinten gerückt. Also, eigentlich ist das genau das Gegenteil von dem, was jetzt eigentlich passieren sollte, aus meiner Sicht. Also, aber da hat man wieder schön eine Medienkampagne genutzt, um die FDP ein bisschen progressiver zu machen. Und da kann man auch direkt schön wieder Legendenbildung machen. Weil wenn die nächste Bundestagswahl jetzt verkorkst wird, dann werden sie hinterher behaupten, nee, das ist nicht, weil wir unsere linke Scheiße, die keinen interessiert, von unseren Wählern irgendwie durchgezogen haben. Das ist ja wegen diesem furchtbaren offenen Feldschlachtpapier und so, wo alle unsere Wähler gesagt haben, oh, das ist aber keine feine Ausdrucksweise. Also, das ist meine feste Vermutung, dass es darauf hinausläuft. Ja, und hier die Anna Schneider nimmt mir österreichisch die Worte aus dem Mund, indem sie hier bei WeltTV gefragt wird nach ihrer Meinung dazu und sagt, nicht wo ist die Geschichte, wie es hier im Untertitel steht, sondern eigentlich was ist die Geschichte. Aber ja, Die Geschichte, ja. Österreichisch für Narrativ. Habt ihr nämlich gesehen, ja. Willst du anmachen? Nee, wollte ich nicht anmachen, ist hier von Welt. Also. Ich glaube, sie hatte irgendwie gesagt, das ist doch ganz normal, dass die, dass Parteien sowas planen oder so, ne? Ja, sicher hat sie auch recht im Prinzip, ja. War das so? Ja, und auch die Wortwahl. Ich meine, das ist halt, ich habe das gestern, weil gestern war ich auch bei so einer FDP-Geschichte, wo sie hier bei mir in Hannover die Direktkandidaten aufgestellt haben. Und da sage ich auch zu dem einen so, ja, ist doch scheißegal. Und der meinte dann so, ja, aber das Wort Feldschlacht. Und ich sag so, ja, das Alter ist, Schwede. Das ist halt eine Metapher. Das ist halt ein Sprachbild. Ey, die sind alle so mimosenhaft geworden, ey. Ja, das stimmt eigentlich. Ja, alle, der schafft, es gibt ein Blutbad in der Wirtschaft. Vier Wochen lang haben die deutschen Medien rotiert wegen diesem Blutbad. Ja, die wollen das einfach so sehen. Die wollen das einfach so haben. Die wollen es einfach so, dass es funktioniert, glaube ich. Das klappt halt einfach so auf die Art. Das funktioniert ganz gut, glaube ich. Das funktioniert ja nur, weil diese Leute da selber dann noch drauf anspringen. Und dann hat die Anna Schneider auch noch einen Artikel dazu geschrieben, den ich auch nicht archiviert gekriegt habe. Und wo sie im Endeffekt auch die FDP komplett in Schutz nimmt von diesem ganzen Quatsch. Und wer hat sich da gemeldet und sich beschwert und gemeint, ach ja, die Anna mal wieder, man muss sie einfach lieb haben. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Okay. Also hier wird, also die Anna Schneider nimmt noch die FDP in Schutz. Hm. Und dann gibt es diese Leute aus der FDP, die jetzt daraus Profit schlagen, indem sie halt ihre Macht ausbauen. Und die beschweren sich dann noch darüber, wenn eine Journalistin die Partei in Schutz nimmt. Finde ich auch sehr vielsagend. Ja, sicher. Das ist es wohl. Ja, aber das hier ist von Phoenix, das spiele ich vor. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist mir jetzt zugeschaltet. Europaabgeordnete, Mitglied des FDP-Präsidiums. Schönen guten Abend nach Düsseldorf. Guten Abend. Frau Strack-Zimmermann, D-Day, offene Feldschlacht, Schlachtruf. Sie sind Verteidigungsexpertin. Sie kennen solches Vokabular. Was ist denn los in der FDP? Also diese Wortwahl ist natürlich nicht zu akzeptieren. Dieses Papier, von dem Sie gerade gesprochen haben, was... Alter, die redet jeden Tag dem echten Krieg das Wort und wischt die Toten einfach weg. Außerdem hat sie eine Sprechmelodie wie so ein General. Und dann sagt jemand offene Feldschlacht und auf einmal ist bei Frau Strack-Zimmermann Polen offen. Und verzeihen Sie mir diese Ausdrucksweise. Wie, ihr seid nicht pro Forever War. Aus Westafrika. Der Parteimitglieder gestern in der Zeitung zum ersten Mal sahen, ist auch nicht akzeptabel. Insofern hat der Generalsekretär und der Geschäftsführer Verantwortung übernommen. Das war auch Zeit, das war auch richtig. Und haben ihren Rücktritt erklärt, weil wie gesagt... Das war auch Zeit, ja. So menschlich und so warm und diese Nähe, die sie ausstrahlt. Ich glaube, ich wähle FDP. Sie tritt aber auch nicht mehr an, ne? Da waren eigentlich einige auch... Ja, siehst du jetzt im Europaparlament. Ach so. Das wäre jetzt Quatsch, wenn sie jetzt direkt im Bundestag zurückkehren würde. Oh mein Gott, dann kann sie da die Scheiße weiterbauen. Oh mein Gott. Ja, gut. Manchmal ist das ja alles ein bisschen ärgerlich, ne? Weißt du das nicht mehr? Oma Courage geht doch jetzt nach Europa und macht... Ja, das kann ich mich erinnern. Courage. Okay. Die Leute lesen einfach nicht genug Brecht. Sonst wäre die Kampagne schön nach hinten losgegangen. Jo. Ja, ach nee, das ist eigentlich das perfekte Beispiel, weil das, da wurde sie ja mit konfrontiert. Und das war ja dann, also so nach dann dem... billigen Unsinn. Ja, ja, weil sie hat sich doch genau darauf im Endeffekt dann berufen, so nach dem Motto, ja, das ist ja einfach nur, weil ich ja so eine couragierte Oma bin. Also das ist das perfekte Beispiel. Das ist doch genau so ein Punkt, wo sie jetzt erwartet, dass die Leute dann sagen, obwohl ja dieses Oma Courage eigentlich für was anderes steht, benutzen wir das jetzt in diesem Zusammenhang. Aber die offene Feldschlacht ist dann wieder zu viel, oder wie? Ja, wenn das mal kein Pyrrhus-Sieg wird. Dann hat sie den Rubikon praktisch überschritten. Also, die wird doch auch Motorrad in der Hühnerfarm, oder wie war das? Diese Tonalität ist nicht zu akzeptieren. Wir werden jetzt in der Partei, da können Sie sicher sein, nochmal intern klären, was da eigentlich falsch gelaufen ist. Weil die Menschen erwarten Integrität, die erwarten Sachlichkeit, die erwarten Seriosität und die Menschen erwarten Sachlichkeit und Seriosität. Ihr ungeimpften Terroristen hier, oder wie das war. Genau. Das war doch sie mit Terrorisieren, die Geimpften. Sie oder eine andere. Das ist durch solche Papiere nicht wirklich gewährleistet. Und das ist natürlich jetzt auch eine Aufgabe, dieses verloren gegangene Vertrauen wieder zurückzuholen. Bleiben wir erstmal bei Ihrer Partei. Das ist das verloren gegangene Vertrauen. Ne? Aber 3 Jahre Robert Habeck als Wirtschaftsminister ermöglicht, Werner Attermann, Selbstbestimmungsgesetze. Von Christian Lindner keinerlei Konsequenzen gefordert nach dem desaströsen Scheißdreck. Impfpflichten freigegeben. Dafür muss man nicht Vertrauen wiederherstellen. Ne? Aber für die offene Feldschlacht, ja. Für die auf jeden Fall. Wenn man nachts das Fenster aufmacht und ganz still ist, kann man den Möllermann oben schreien hören. Der flucht wie ein Rohrspatz. Selber, Sie haben gestern Abend schon in einem Interview gesagt, Selbstkritik, Aufarbeitung, das müsse jetzt passieren. Reicht es denn da, wenn der Generalsekretär zurücktritt, der ja sagt, er kenne das Papier nicht, der Bundesgeschäftsführer zurücktritt, der sagt, ich habe das verfasst, aber ohne Absprache, reicht das? Ich finde, wenn ein Generalsekretär 3 Monate vor der Bundestagswahl Verantwortung übernimmt und zurücktritt, ist das sehr, sehr viel. Wichtig ist für uns nur, dass wir diesen entstandenen Schaden, der ja entstanden ist. Um mal hier den Homo Duplex zu machen, viel was? Ist das viel was? Und was ist das für eine Wertung? Das ist viel. Ja, mir reicht das jedenfalls. Also ich muss da keine Köpfe rollen sehen unbedingt bei der FDP. Das ist mir nicht wichtig genug. Ne? Ja, aber die Medien haben es aufgebauscht und Marie-Agnes Strack-Zimmermann kann es ausschlachten. Ja, aber der einzige Kopf, der da rollen sollte, rollt doch sowieso nicht. Und dürfen wir sowas überhaupt noch sagen, rollende Köpfe? Weil das ist ja auch schon wieder gewalttätig. Ja, das aber der Einzige, der hier Verantwortung übernehmen und aufs Altenteil gehen sollte, heißt meiner Meinung nach Christian Lindner. Und der Herr Buschmann könnte eigentlich gleich mitgehen und die Damen nehmen sie mit und dann gucken wir mal, was sich entwickelt. Ich befürchte ja leider, dass halt so Brandners danach kommen und nicht die Teutobergs. Aber ja, vielleicht muss die FDP irgendwann auch mal, oder müssen sich Leute aus der FDP vielleicht da rausbewegen. Ich habe keine Ahnung, wie die Partei nochmal irgendwo hinkommen soll. Ja. Säuberungen. Oh, Abel. Tut mir leid. Geschlossene Feldschlacht. Geschlossene innere Feldschlacht in der FDP. Progressive gegen und so ein Papier geht auch nicht. Und vielleicht nochmal zur Einordnung. Es ging ja darum, dass eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen sich zusammengesetzt haben, um das Szenario sich damit zu beschäftigen, was passiert, wenn diese Ampel auseinanderbricht. Das ist ja nicht nur in der FDP passiert. Hat der Kanzler im Sommer gemacht mit seinen Kollegen, die Grünen haben es gemacht. Wäre auch komisch, wenn nicht, denn auch sie haben ja völlig zu Recht als Phoenix immer wieder darüber berichtet und auch spekuliert, hält die Ampel oder nicht. Also sich damit zu beschäftigen, ist das eine. Dass dann solche Papiere intern hergestellt wurden, ich weiß nicht, wer sie kannte und wer sie nicht kannte, aber sie haben ja auch gerade zu Recht darauf abgehoben, auch in dieser Tonalität, das geht einfach nicht. Weil, schauen Sie, wir leben in einer Zeit der großen wirtschaftlichen Probleme, der großen sicherheitspolitischen Herausforderungen. Und zwar wirklich sehr, sehr ernsthaft. Und da wollen Menschen, seriöse Politiker, integre Politiker, da muss man auch mit denen nicht immer einer Meinung sein, aber man muss ihnen zumindest... Aber sie sagt dasselbe wie ich, nicht. Viele Krisen. Man muss gute nicht Frau. Einer Meinung sein. So zutrauen, dass wir hier keine Clowns sind, dass wir hier kein Tralala machen, sondern dass wir arbeiten. Ja, das mit den Clowns, das will ich nochmal. Dass wir hier keine Clowns sind, ja. Hier jetzt bitte Marie-Agnes beim Karneval einspielen. Kein Tralala. Oder so gleich Foto montiert, wie sie an so einem Abfluss an einer wenig befahrenen Straße steht, im Regen, Ballons in der Hand. Hilfe! Durch so eine Tonalität kann das Gefühl entwickelt werden, dass das nicht der Fall ist. Und deswegen war es richtig und gut, ohne mich wiederholen zu wollen, dass der Generalsekretär seine Konsequenzen gezogen hat, der Geschäftsführer auch, dass da jetzt neue Persönlichkeiten an den Start gehen, dass jetzt neue Persönlichkeiten! Marco Buschmann. Neue Persönlichkeiten. Ja, Buschmann unter Lindner. Großartig. Buschmann großartig. Hat mir ein Kollege mal gesagt, die hätten sie schon in Gelsenkirchen als Bürgermeister so weggejagt, so ungefähr. Und das ist ja dann die Treppe aufgefallen. Ne? Er ist im Landtag und dann im Bundestag. Jetzt als Minister auch noch. Ach, war der mal Bürgermeister von Gelsenkirchen oder wie? Jo. Wusste ich gar nicht. Deswegen sieht er da so aus. Ja, genau. Ich meine, man könnte ja anderer Meinung sein, aber wir haben das mit dem Taurus halt jetzt mal erlaubt, auch wenn ihr anderer Meinung... Was sagt ihr? Ihr verblüht irgendwie, ihr werdet atomar versaftet, ich kann euch nicht hören, hallo? Ja, kann man mal verschiedener Meinung sein, klar. Oh, mir wird ganz anders. Sie könnte als Taurus sich verkleiden an Halloween, nee, an Karneval. Angebot machen, aber, das gehört zur Wahrheit dazu, das Vertrauen der Menschen auch wieder zurückgewinnen müssen. Also lustig ist das alles überhaupt nicht. Und dass da intern nicht nur im kleinen Zirkel, sondern generell darüber gesprochen wird, können Sie sich vorstellen. Wir haben Wahlkämpfer, wir haben Ortsverbände, Kreisverbände, die reiben sich die Augen. Das ist nicht der Stil der Freien Demokraten. Und das werden wir jetzt auch klären und dann in den Wahlkampf gehen. Ja, lasst euch also mal schön. Ich fand sie ja immer klasse, weil sie pro Krieg ist. Wie geil das einfach ist, dieses. Es gibt eine Medienkampagne, die bauschen das irgendwie auf. Und jetzt muss das bitte in jedem Kreisverband, sollen die Leute jetzt ihr Haupt senken und damit in den Wahlkampf gehen, oder wie? Und dann kommt die Anna Schneider und sagt, was regt euch überhaupt auf? Und dann heißt es von ihr irgendwie so, ach, die niedliche Anna schon wieder. Man muss sie einfach lieben oder irgendwie so. Also. Sie sprechen das gerade an. Was hören Sie denn von Ihrem Wahlkreis zum Beispiel, von denen, die jetzt ja auch sehr kurzen Wahlkampf vor sich haben und die es wahrscheinlich ohnehin schwer haben, wenn ich das mal ehrlich sagen darf, als FDP-Werber für die Wahl jetzt auf Marktplätzen zu stehen und für die FDP zu werben. Was sagen Sie denen denn? Wie wollen Sie dieses verloren gegangene Vertrauen jetzt auch in dieser kurzen Laufzeit bis zur Bundestagswahl zurückholen? Also ich glaube, wenn ich jetzt mal ganz kurz dieses Momentum, über was wir sprechen, ausblende, dann sind die Kommunalpolitiker, vor allen Dingen die im Ort und Kreis unterwegs sind, überhaupt nicht negativ, sondern positiv. Weil wir leben in einer wirtschafts- und sicherheitspolitischen Lage, die erfordert Antworten. Diese Antworten hat die Ampel nicht gegeben. Wir als Freie Demokraten kamen eben mit den Sozialdemokraten, die Antworten aus der letzten 20 Jahren haben, aber nicht aktuell, oder mit den Grünen, die mehr über Verbote nachdenken als über konstruktive Ideen. Das passte nicht zusammen. Jetzt, was jetzt passiert ist, ist in der Tat schwierig, weil sich natürlich auch Mitglieder in Orts-, Kreis- und Landesverbänden darauf verlassen müssen, dass Mitglieder im Vorstand oder im Präsidium der Partei auch in Verantwortung arbeiten, in Verantwortung der Partei gegenüber, aber auch der liberalen Sache, weil das ist ja auch der Knackpunkt gewesen der Ampel, die nicht mehr so funktioniert hat. Und insofern habe ich sozusagen das Aufatmen in der Partei, als der Generalsekretär und die Geschäftsführer gesagt haben, wir treten zurück, wir übernehmen die Verantwortung, war das Aufatmen der Partei von Flensburg bis München zu hören. Wie gesagt, wir werden das jetzt aufarbeiten, das müssen wir auch, weil, schauen Sie, gerade wenn es solche Probleme gibt, ist Integrität, ist eben auch Verlässlichkeit ein unheimlich hoher Wert. Und den kann man sehr schnell kaputt machen. Und das ist in der Politik ganz, ganz gefährlich. Also ich glaube, dass die Partei froh ist, dass es sehr schnell geklärt worden ist. Hätte noch schneller geklärt werden können, wenn Sie mich fragen. Wir haben nämlich alle eine Menge zu tun. Aber der Tag heute ist deswegen gut. Und wir ringen jetzt darum, um die Gunst der Wähler. Wir werden ein Angebot machen in der Wahl. Wir werden mit vielen guten Kandidaten in den Wahlkampf gehen. Aber das Vertrauen hat schwer einen Schlag abbekommen und da haben wir jetzt etwas zu tun, das wieder aufzubauen. Das werden wir machen. Ja, aber nicht wegen dem scheiß Papier da. Also nein, sondern wegen der Regierungsverantwortung, die man sich jetzt halt auf das Wahlgeschenk mit nach Hause bringt. Also keine Ahnung. Ja. Frau Zimmermann, Sie verstehen, dass ich diese Frage jetzt trotzdem an der Stelle stellen muss. Wenn die SPD von Bauernopfer spricht, dann wundert das vielleicht nicht. Bauernopfer bei einem Generalsekretär würde ich vielleicht in Anführungsstriche setzen. Aber die Frage ist ja dennoch, wie angekratzt ist Christian Lindner? Wie fest sitzt er da im Sattel in der FDP? Denn es gibt ja auch an ihm Kritik. Also, dass Sie die Frage stellen, wundert mich jetzt nicht. Die hätte ich mir jetzt in Ihrer Stelle auch gestellt. Das ist gar keine Frage. Schauen Sie, ein Parteichef hat einen General. Der hat keinen Bauern, der hat einen General. Und der General ist für die Geschäftsstelle, für eine große Geschäftsstelle, auch für die Menschen, die dort arbeiten und für die Inhalte verantwortlich. Und wenn Dinge dort geschehen, von denen er sagt, er weiß sie nicht, dann hat er den Laden nicht im Griff. Wenn er es weiß und es kommt, dann hat er unter Umständen nicht die Wahrheit gesagt. Ich kann Ihnen das nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur sagen, ein Parteichef muss sich darauf verantworten, das darf ich das so salopp sagen, der Laden läuft. Und deswegen, Christian Lindner wird unser Spitzenkandidat. Wir werden gemeinsam mit einem starken Team in diese Wahl, in diesen Wahlkampf gehen. Und deswegen ist es schon wichtig, dass der Generalsekretär und der Geschäftsführer auch Konsequenzen gezogen haben. Und das ist, wie Sie völlig zu Recht sagen, kein Bauernopfer. Da ist nämlich der General gegangen. Und das ist schon ein wichtiges Zeichen in die Partei, um die Partei zu motivieren. Aber allen voran der Öffentlichkeit, die eben sieht, dass das nicht einfach so hingenommen wird. Und diese die Partei zu motivieren. Also der Chat meckert auch gleich. Ein General? Führt er etwa eine Feldschlacht? Fragt der Baurechtsaktivist. Und der Tannhäuser merkt an, dass Bauernopfer jetzt doch auch wieder ein gewalttätiges Wort ist, warum sich Frau Strack-Zimmermann da nicht beschwert hat. Das ist ja Recht, nur in Anführungsstrichen. Das ist doch nur in Anführungsstrichen, hallo. Naja, vielleicht war die offene Feldschlacht auch nur. Wir haben das Papier selber ja nicht gesehen. Nee, die meinten Blut. Die meinten, dass das Hans-Dietrich Genscher aus sich... Artilleriestellung sich, aufs Dach, ja, und dann geht's los, oder was wird's hier? Sich ein Taurus liefern lässt und... wird das Petra Kelly-Haus beschossen von da oben. Verwirrung, und da tauchen Papiere auf und wie gesagt auch in ihrer Tonalität unsäglich und einer liberalen Partei auch nicht würdig. Und insofern bin ich froh, das ist, also ich bin überhaupt nicht froh, aber ich finde es in sich logisch und ich danke auch Herrn... da hat sie sich ja schön selber kurz mal demaskiert. Nee, ach so. Also ich bin froh, ich bin überhaupt nicht froh. Ich bin doch nicht froh. Da habe ich mich verfühlt. Entschuldigung. Den beiden Herren dafür, dass sie jetzt die Konsequenzen gezogen haben. Aber ein Chef muss sich auf seine Mitarbeiter verlassen, bei allem Respekt. Das kann man nicht nur einer einzelnen Person sozusagen unterschieben, auch wenn diese Person nun mal die Spitze ist. Aber das liegt in der Natur der Sache. Ganz herzlich. Das kann man nicht, auch wenn das, also da, nee. Mhm. Da ist aber ganz schön ins Schlittern gekommen, die letzten 2 Minuten so. Man kann nicht alles auswendig lernen. Aber es handelt sich hier um die letzte Chance für die Liberalen. Die letzte. Sagt die Bild-Zeitung. Die letzte Schlacht am River Kwai oder was? Nämlich Frau Marion Horn. Wird schon schwierig im Februar, wenn das ist, ne, mit der Wahl. Das wird bestimmt schwierig. Ja, aber sie sagt, Lindner ist das Problem. Da stimme ich der Dame zu. Mhm. Höre ich nicht so ganz. Ich glaube, wenn der Lindner ein besseres Team so hätte, wenn er da starke Leute um sich scharen könnte und nicht so ein Buschmann. Ja, ist ja aber sein bester Kumpel im Endeffekt, Buschmann. Deswegen war es mir auch völlig klar, dass der das werden wird. Lässt natürlich tief blicken. Und das hier ist auch so witzig, weil sie meinen, nichts davon ist völlig falsch, aber was fehlt, ist das, wofür liberal sein steht, Doppelpunkt. Freiheit großschreiben, Freiheit zu handeln, Recht auf Eigentum, Bürgerrecht in Klammern Corona. Ja, da war Marie-Agnes Strack-Zimmermann war für Bürgerrechte in Klammern Corona. Ganz stark oder war sie da. Ja, da war sie ganz stark in Bürgerrechte. Vertrauen in die eigenen Kräfte. Ja. Anerkennen, dass Erwachsene nicht erzogen werden sollen. Mal Feldschlag gesagt, das ist aber gar nicht fein. Sich nicht anmaßen zu wissen, was andere brauchen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist die Richtige dafür. Hat die eigentlich schon mal was dazu gesagt, wie sie kitschige Weihnachtsdekoration findet? Ich glaube nicht, ne. Sie weiß auch, was die Ukrainer brauchen, ne? Geld. Ja, nicht nur, was wir brauchen, auch was die Ukrainer brauchen. Ukraine. Und deswegen ist es falsch, Buschmann als neuen Generalsekretär einzusetzen, nur weil Lindner ihm am meisten vertraut. Stattdessen muss dringend frischer Wind oder besser Sturm. Frischer Winter kann ich ja weiter. Durch den allzu gemütlichen FDP-Männerclub gehen. Der ist so gemütlich, der Männerclub. Da muss dringend eine Feldschlacht stattfinden. Eine liberale Partei, in der politisch nicht die Fetzen fliegen, ist eben keine. Genau, wir haben ja auch gerade gehört, da müssen die Fetzen fliegen und nicht wieder die Fresse gehalten werden. Wenn Lindner klug ist, überredet er Marie-Agnes Strack-Zimmermann mindestens als neue Generalsekretärin anzutreten. Liebe Frau Horn, die Dame ist doch stellvertretende Bundesvorsitzende, oder erinnere ich mich da falsch? Ja, aber wie wär's mit einem Doppelamt? Die ist doch so klasse. Also eigentlich steht sie ja über dem Generalsekretär, würde ich mal sagen. Oder ihn gleich abzulösen. Sie hat bewiesen, dass sie Wahlkampf kann. Ja. Sie könnte auch einspringen, wenn der Chef eine Babypause einlegt. Das kann sie so auch. Sie ist ja seine Stellvertreterin. Also wenn ich mich richtig erinnere, Kubicki und sie sind, glaube ich, die Stellvertreter von ihm. Yeah, looking for freedom. Das sieht schon wieder so... Kann man noch lange suchen. Das ist rechts. Nee. Hier musst du Freiheit lesen von der Angela Merkel, dann hast du Freiheit. Musst du ganz oben mal in den weißen Kreis gucken, wo BPB steht. Oh Gott. Die Zentrale für politische Bildung. Die hat uns einen neuen Podcast irgendwie generiert. Den können wir uns alle anhören. Tun wir aber nicht. Wir lesen nur, was hier steht über den Podcast. Leider kann ich in den Titel eine Reise, genau, Looking for Freedom, eine Reise in die radikalisierte Freiheit. Ja, aber radikalisierte Freiheit, da kann ich mich schon reinfühlen. Ja. Also da fühle ich mich wieder gespiegelt. Also. Von Elon Musk bis Querdenken. In den letzten Jahren hat sich eine Denkströmung den Begriff Freiheit angeeignet, die immer mehr an Einfluss gewinnt, auch in Deutschland. Libertärer Autoritarismus oder Rechtslibertarismus. Die Mitte-Studie, ding, ding, ding, ding, ding. Schaut euch unbedingt unseren Stream vom Donnerstag an, der da heißt 5 Dinge, die ich an dir wähle, wo das ding, ding, ding auch bei jeder Quelle losgegangen ist und auch so hier. Die Mitte-Studie, eine unserer liebsten Studien, überhaupt nicht linkslastig und überhaupt nicht irgendwie aus einem progressiven Gesichtspunkt interpretiert. Die hat festgestellt, dass inzwischen knapp 20% der deutschen Bevölkerung eine rabiat, marktförmig libertäre Haltung einnehmen. Eine rabiat, marktförmig libertäre Haltung. Wusstet ihr das? Negativer konnte man es nicht mehr framen bei der Bundeszentrale für politische Bildung wahrscheinlich. Schon eine ziemlich diffizile Definition, ey. Sowas mit drei Eigenschaften. Jede Form von Einschränkung individuellen Verhaltens wird von VertreterInnen abgelehnt und eine negative Freiheitsidee verfolgt, in der sich das Individuum der gesellschaftlichen Ordnung entgegenstellt. Was völliger Unsinn ist. Also jegliche Form von Einschränkung individuellen Verhaltens glaube ich nicht. Nee, ich glaube, es würde dann nur anders geahnt werden in einer libertären Welt, weil das ahnten ja dann auch. Also, versteht ihr? Und jede Form glaube ich nicht, das ist einfach ein Strohmann. Und auch nicht, dass die Idee des Libertarismus ist, dass sich das Individuum jeglicher Ordnung widersetzt. Sondern die Ordnung ist halt anders, ja, die wird sich selber gegeben. Ja. Freiheit bedeutet dann also vor allem die Freiheit des Geldes und für die, die sich durchsetzen können. Das würde natürlich in einem kommunistischen Staat nie so laufen. Da geht es nie um Geld. Und da würden auch überhaupt nicht irgendwelche Klicken irgendwie sich durchsetzen und dann die Macht alleine haben. Nein. Tesenyem Kadiri und Steffen Greiner nehmen euch gemeinsam mit ExpertInnen, mir ist schon ganz schlecht, mit auf eine Reise in die radikalisierte Freiheit, in die Welt von Mikrostaaten auf hoher See, ReichsbürgerInnen, Moment, Reichsbürger sind meiner Meinung nach Leute, die glauben, dass das Deutsche Reich noch existiert. Und ein Reich ist irgendwie sowas wie ein Staat. Also ich verstehe gerade nicht, was ihr macht, liebe Bundeszentrale. Die ReichsbürgerInnen in Bunkern und FinfluencerInnen in Dubai. Ziel des sechsteiligen narrativen Podcasts ist es zu ergründen, wie der autoritär-libertäre Freiheitsbegriff entstanden ist, welche verschiedenen Ausprägungen er bis heute in Deutschland und der Welt annimmt und welche Gefahren für unsere Demokratie er birgt, indem er zum Beispiel Sozialstaat und gesellschaftliche Solidarität fundamental in Frage stellt. Finde ich gut. Merke ihr neues Buch. Ja. Finde ich gut, dass wir dafür, also dass wir da wieder mal Geld für ausgeben, dass Tessiniem Kadiri autoritärer Liberalismus sich ein bisschen austauschen können über das, was sie glauben, was in Millets Kopf vorgeht. Oder was sie sich vorstellen können, was irgendwie in einem libertären Kopf vorgeht. Daraus werden sie einen wunderbaren Strohmann basteln und den dann schwarz anmalen und allen Buhu, Buhu. Also der Kubicki kommt dich holen. Ja, euer Geld wird dafür ausgegeben. Ich wollte es nur noch mal sagen. Nein! Ja. Das ist Einstellung des Regenbogenkompasses. Jetzt müssen wir alle ganz stark sein. Keine bunten Einhörner mehr. Das Regenbogenportal geht von uns zum 29. Es ist von uns gegangen, jetzt schon. Der Artikel war noch, da hat es noch gelebt, aber jetzt hat sein Herz aufgehört zu schlagen. Hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass das Regenbogenportal am 29. November 2024 offline geht. Bei seiner Konzeption und seinem Start im Mai 2019 fehlte es an verlässlichen und einer interessierten Öffentlichkeit leicht zugänglichen Informationen zu LSBTIQ-Sternchen. Auf diesen Bedarf antwortete das Regenbogenportal mit Fachartikeln, Materialien, Veranstaltungshinweisen und einem Überblick über Community-Organisationen und Beratungsangebote. Damit trug es wesentlich zu mehr Orientierung, Aufklärung und Vernetzung vieler Menschen bei. Und jetzt gibt es halt, sagen sie, viele andere Angebote, was voll nett ist und die Leute haben was direkt vor der Tür und vor 5 Jahren war das alles noch, da hatten wir gar nichts. Wir haben in einem See gewohnt und haben Kies zu früh gefrühstückt und jetzt ist es halt alles viel besser und deshalb kommt dann der nächste Absatz. Der fortlaufende Betrieb einer Website ist jedoch nur mit einem beträchtlichen personellen und finanziellen Aufwand möglich. Insbesondere aufgrund fortlaufender Investitionsbedarfe für eine technische und redaktionelle Aktualisierung und Weiterentwicklung. Ja klar, dafür, also da ist völlig, da müsst ihr das abschalten, ist klar. Zudem stünde ein zwingend erforderlicher weiterer Relaunch an, zwingend erforderlich, um unsere Webseite hinsichtlich technischer Funktionalität, Barrierefreiheit und Design auf einen Stand zu bringen, der heutigen Standards gerecht würde. Vor diesem Hintergrund ist nach sorgfältiger Evaluation und Abwägung festzustellen, dass ein weiter Betrieb des Regenportals nicht wirtschaftlich abgebildet werden kann. Das Bumsministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend arbeitet daran, die wesentlichen Inhalte in Form einer Broschüre weiterhin zugänglich zu machen und wird sich weiterhin aktiv für die Gleichstellung und Sichtbarkeit queerer Menschen einsetzen, etwa durch die weitere Begleitung des Aktionsplans Queerleben, nicht nur Demokratie, Kinder, Queerleben. Zudem sollen bisherige Inhalte zu querpolitischen Themen auf der Homepage des BMFSJ überarbeitet und erweitert werden. Damit ist beabsichtigt, Querpolitik noch stärker als bislang als eigenständiges Politikfeld abzubilden, sowie die querschnittliche Zuständigkeit des BMFSJ für Querpolitik darzustellen. Das BMFSJ bleibt folglich querpolitisch präsent und engagiert. Mit Einstellung des Regenportals werden alle gespeicherten personenbezogenen Daten, Namen von Institutionen etc. unwiderruflich gelöscht. Bing. Ja, Stadt Rabe hat irgendwie recht. Es soll ja Leute geben, die über 10 Jahre Podcasts betreiben ohne Förderung. Also wir sind noch nicht bei 10 Jahren, noch nicht ganz, aber ja. Wir müssen mal einen Relaunch und eine dringend nötige, teure Überarbeitung machen, damit wir am Puls der Zeit bleiben können. Also ich bin schon bei 10 Jahren. Ja. Ja, gut, okay, wenn man alle Wurzeln mit einbezieht, ich habe jetzt die Weltraumaffen gemeint. Die Weltraumaffen. Ja, alle Wurzeln mit ein. Ohne Wurzel würde es diesen Baum gar nicht geben. Nein, sehen. Natürlich nicht. Nein, das habe ich doch so gar nicht gemeint. Aber ich meine, jetzt rein die Weltraumaffen machen wir noch keine 10 Jahre. Die ja, wichtigen Graswurzel-Vorprojekte. Wenn die meinen, das wäre so teuer, also eine bestehende Webseite einfach weiter zu betreiben, ist doch nicht teuer. Nee, und auch halt die Informationen da stehen zu lassen, wäre jetzt auch nicht die schlechteste Idee. Also zumindest die, ne, man kann ja reinschreiben, dass das einen gewissen Stand abbildet, aber die Informationen und die ganzen... Da werden noch nicht mal mehr die 30 Euro Hosting-Kosten übernommen oder so, scheinbar. Ja, aber selbst das, wenn man es ganz dringend wollte, könnte man das sicherlich auch, also das könnte man aufbringen, das Geld, glaube ich. Könnte die Amadeo Antonio mal raustun oder so. Und vor allem, es wären deutlich weniger wie 30 Euro. Ja, vielleicht ist die sehr groß, die Website. Tja, dann RIP regenbogenportal.de. Aal? Hat jemand Aal gesagt? Aalglatt ist unsere Unterhaltungsindustrie. Wir haben hier einen Ausschnitt aus der Fernsehserie Arcane. Soweit ich mich schlau gelesen habe, ist das wohl eine League of Legends Animationsserie. Wir sehen oben die Netflix International Variante und unten sehen wir die chinesische Variante. Einfach nur, um nochmal zu zeigen, wie verschissen verlogen die Unterhaltungsindustrie ist, wenn sie ihre Regenbogenfahnen überall hinhängt und sagt, wir sind alle quer hier und quer ist voll wichtig und so. Wenn China sagt, wir wollen das hier nicht, dann kriegen die halt eine leicht andere Version von der Endszene und dann ist auch gut, ne? Krass, oder? Also, ich find's wunderbar. Allein, dass man sich nicht die Arbeit macht, irgendwie eine andere Szene zu machen, die Sinn ergibt, sondern man sagt, er rendert es nochmal, nur dass die beiden Figuren nicht nebeneinander sitzen. Ich find's geil. Weißt du, so eine Zensur, wo dir dann auch auffällt, so, hä, was ist das? Ja, es reicht nicht mehr, Stalin neben die Personen von neben Stalin einfach rauszuschneiden. Man muss das auch in Filmen für die Zukunft und so. Ich glaube, das ist meine Lieblingsszene hier, wo sie sich nirgendwo an. Ja, genau. So, ich habe meinen Kopf. Ich glaube, mein Kopf ist links schwerer als rechts. Hast du es manchmal auch? Ja. In Soviet Russia Lesbians. Ja, aber ich meine, so verlogen und so billig wie die Pfennighure auf dem Markt macht die Entertainment-Industrie die Beine breit, wenn es um Geld geht. Ach, apropos, wenn es um Geld geht, haben wir hier zwei Gesichter, denen es auch in meiner bescheidenen Einschätzung vor allem um Geld geht. Einmal Robin DiAngelo und auch einmal den, wie heißt er noch gleich, Ibram X. Kendi. X. Wofür steht das X eigentlich? Hat er sich nur reingebaut, um irgendwie cool zu klingen wahrscheinlich. Oder andere Leute. Die Generation vielleicht. Ja, und das habe ich ja vorhin schon ein bisschen geteasert. Warum sind die Leute so blöd, dass sie jeden Unsinn glauben? Und hier hat ein Twitter-User namens Cremieux eine schöne Zusammenfassung von einem, ja, ich weiß nicht, ob es eine Studie, auf jeden Fall ein wissenschaftliches Projekt ist. Und er hat dann hier oben sein Abstract sozusagen. Antirassismus-Trainings führen wahrscheinlich dazu, dass die Leute, die sie durchlaufen haben, andere öfter wegen Rassismus anfeinden, auch wenn diese nicht rassistisch sind. Wer hätte es gedacht? Das ist ja völlig irre, wenn man den Leuten irgendwie was einhämmert und den mit Schuldkomplex und psychologischen Tricks irgendwie was reintrichtert, dass sie dann auch funktionieren, wie man das möchte. Wer hätte das gedacht? Robin DeAngelo und Ibram X. Kendi. Hast du den ganzen Thread aufgemacht? Sonst wechsel doch bitte mal auf Twitter, damit wir den Thread durchgehen können. In den neuen Film von Matt Walsh, hier, Am I Racist? Das ist ja auch eine sehr interessante Szene. Kann ich nur empfehlen, den mal zu kaufen. Also, wie gesagt, Chris, kannst du den ganzen Thread, weil da sind so ein paar Diagramme drin, die ich ganz gerne mit den Zuschauern zeigen würde. Im ersten Experiment haben die Forscher 324 Leute genommen und haben denen entweder was von Ibram X. Kendi oder Robin DeAngelo zu lesen gegeben oder ein Buch über Mais. Ja, und dann haben die da halt eine Stunde lang in dem Kram rumgelesen oder wie lang. Und dann hat er auch Auszüge aus den Büchern von Kendi und DeAngelo. Da schreibt zum Beispiel weiße Menschen, die in der westlichen Gesellschaft aufgewachsen sind, sind konditioniert zu einem weißen Überlegenheitsweltbild. Rassismus ist die Norm, es ist nicht ungewöhnlich. Und daher ist die Interaktion mit weißen Menschen oft so überwältigend, so zehrend und so unverständlich. Und das verursacht Menschen oft von Farbe ganz schreckliche Ängste praktisch. Und der andere Text, der hier war so, ja, Amerika, da gibt es 90 Millionen Acres mit Mais und deswegen nennen die Leute das auch als das gelbe Gold und 2021 war das der Mais, den die USA produziert haben, über 86 Milliarden und so weiter und so fort. Also zwei sehr unterschiedliche Ausgangspunkte für die Leute. Genau, und dann haben sie anschließend ein Szenario zur Verfügung gestellt worden bekommen. Und das ist folgendermaßen: Ein Student hat sich an einer Elite-Ostküsten-Universität beworben im Herbst 2024. Während des Annahmeprozesses wurde er von einem entsprechenden Mitarbeiter der Universität interviewt. Und am Ende wurde diese Bewerbung von der Universität abgelehnt. Ja, und dann sollten sie das beurteilen. Und natürlich, oder was heißt natürlich, aber wie wir das wahrscheinlich alle erwarten würden, haben die Leute, die vorher die Kendi und die DeAngelo-Texte gelesen haben, in diesen Fall Rassismus reininterpretiert. Ja. Und jetzt, wie gesagt, Chris, da sind so Schaubilder drin, wenn du den ganzen Thread aufmachst. Da kann man auch nochmal sehen, was die Leute da so geantwortet haben. Genau, also 34,5% der Leute, die Kendi und DeAngelo gelesen haben, haben so gefragt, wie viele Mikroaggressionen gab es denn gegen diesen Typen? Ja, oder, kann ich leider hier ohne eingeloggt sein. Ja, musste immer mit dem Threadreader machen, diese Sachen. Okay, ne? Okay. 35,4% fragen, wie viele Mikroaggressionen hat der arme Kerl ertragen müssen. 25,5% sagen, wie viel Schlechtes ist ihm im Leben widerfahren. 24,1% fragen, wie übel war denn der Interviewer vielleicht? Ne? Oder wie viele Vorurteile hatte der? Oder wie fair war das, dass sie die... War der vielleicht eine Person of Color? Das sind die Fragen, die Leute gestellt haben. Ne. Und was der Kremieux hier sagt, was noch schlimmer war eigentlich, die Leute, die ICRAM gelesen haben, die haben verlangt, dass man diese Leute, die den abgelehnt haben, bestraft. Und wir erinnern uns nochmal, der Text hat überhaupt nichts darüber gesagt, warum er abgelehnt worden ist. Er hat nicht gesagt, ob das in irgendeiner Form, ob das eine Minderheit, ein Minderheitenstudent ist, ein Weißer, ein Mann, eine Frau, gar nichts. Und trotzdem sagen die Leute, die ihn abgelehnt haben, sollten bestraft werden, nachdem sie Bücher von Kendi und DeAngelo bekommen haben, statt Bücher über Mais. Sollte man sich mal überlegen, wie schnell sowas funktionieren kann. Ja. Und dann, das finde ich eigentlich die schönste Geschichte, haben die Forscher gesagt, das ist ja so krass, was wir hier haben. Das kann ja wohl alles gar nicht sein. Ja. Also, dass das so einfach geht, die Leute zu beeinflussen, das muss irgendwie ein Glitch sein. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen eine dreimal so großen Sample. Ne? Also wir machen eine neue Geschichte mit dreimal so vielen Leuten. Und zwar exakt dieselben Ergebnisse, die sie bekommen haben in der zweiten Studie. Also sie haben das sogar replizieren können, was ja für die psychologischen Studien, wie wir das öfter jetzt schon hatten, gar nicht so einfach ist. Sie haben die direkt replizieren können. 50% von den psychologischen Studien tun sich eben nicht replizieren. Also Als nächstes haben sie sich gedacht, okay, das war schon mal interessant. Was ist denn mit Islamophobie? 2017 mit Teilnehmer in dieser Studie haben also entweder Bücher von Gegnern, also Anti-Islamophobie-Bücher gelesen praktisch, sowas wie Kübra Gümüşay oder ähnliche Leute, die sagen, oh Gott, der Westen ist ganz schlimm und wir armen Muslime werden unterdrückt, Hilfe, Hilfe. Und die Kontrollgruppe hat ein Buch gelesen über, na, Mais, genau. Und dann, genau, dann haben sie praktisch einen Ausschnitt bekommen, also der Trial von Ahmed Akhtar wurde überprüft wegen seiner oberflächlich betrachteten Fairness. Und der Fall von George Green wurde unter den gleichen Bedingungen ausgewertet, um als Vergleichsfall zu funktionieren. Ja? Also, participants were then asked to evaluate identical trials. Ja? Identische Gerichtsverfahren sollten die auswerten, entweder für den klar als Muslim kodierten Ahmed Akhtar oder für den klar sozusagen für weiße stehenden George Green. Und obwohl die gleichen Gerichtsakten praktisch ihnen gegeben wurden, haben die Leute, die die Bücher gelesen haben gegen Islamophobie, haben dann sofort in dem Gerichtsverfahren von diesem Ahmed Akhtar sofort islamophobische Ungerechtigkeit entdeckt. Das ist total verrückt. Also, ja, das sind doch die Leute mit dem Hammer, die immer den Nagel finden, richtig. Ne? Und dann geht es halt in einem weiteren Experiment noch um das Kastentum in Indien. Und da geht es halt dann andersrum. Also da sind die Leute total empört und unterschreiben dann auch richtig üble Sachen über die Leute, die in den höheren Kasten sind, nur weil sie halt die Ungerechtigkeit in Indien als so groß empfinden und sagen dann so Sachen wie, ja, hier die Brahmanen, das sind Parasiten und Viren und irgend sowas. Also die werden hinterher gefragt, würden sie dieser Aussage zustimmen? Okay. Und ja, also es ist so einfach offensichtlich, die Leute hinters Licht zu führen und sie auch zu radikalisieren. Ja. Und er hat halt ein paar Beobachtungen noch zusammengefasst, um das Ganze abzuschließen. Erstens, DEI-Training bringt halt Narrative rein, die Leute daran glauben lassen, dass manche Gruppen Unterdrücker und andere Unterdrückte oder Opfer sind. Zweitens, DEI-Training führt dazu, dass man halt feindliche Vorurteile praktisch gegen diese Gruppen ausbildet. Und das führt wiederum dazu, dass die Leute Diskriminierung auch da sehen, wo gar keine ist. Und er sagt, diese DEI-Trainings ironischerweise verbreiten die rassistische Vorurteile, Feindseligkeit, Misstrauen und Spaltung. Mission accomplished. Also richtig alles. Ne? Drittens. Schön. Die Eye-Training führt dazu, dass die Leute nach Strafen oder Bestrafung für die Unterdrücker verlangen. Und zwar nicht nur für die Unterdrücker, sondern auch für die ideologisch Unreinen, die diesen Sachen nicht folgen wollen. Ja? Und der Unterdrücker ist halt immer der Böse und da muss halt draufgehauen werden. Viertens, ein erhöhtes Misstrauen gegenüber Unterdrückern und moralisch oder ideologisch unklaren Figuren bringt Leute mit autoritären Tendenzen dazu, Überwachung, Loyalitätstest, strikte soziale Kontrolle und immer größer ausufernde Antworten zu geben, die von Korrektiv bis Koersiv, also bis von Korrektiven bis zu erpresserischen Methoden halt führen. Und er sagt halt auch nochmal, Autoritäre wollen bestrafen. Das ist einfach so. Fünftens, die Atmosphäre, die durch die DEI-Trainings geschaffen wird, führt zu noch mehr DEI-Trainings und noch mehr Anti-Unterdrückungstrainings und schafft so ein Perpetuum mobile total sinnlosen Misstrauens und von sinnloser Intoleranz. Ja. Ja, sag ich, wir brauchen das nur, weil die immer glauben, weil die glauben, wir würden uns ungerecht behandeln gegenseitig, wenn die nicht da wären oder so. Das ist auch nicht nur eine Behauptung eben. Mit diesen Resultaten vor Augen sollten wir uns darüber klar sein, dass Leute willig sind, Rassismus oder andere Vorteile zu erfinden in ihren Köpfen und deswegen Leuten Schaden zufügen zu wollen, weil in ihrem Kopfkino diese Leute schuldig sind. Das muss man, also es ist ein super Thread von diesem Kremlin. Ja, klar. Der Superheld im Film darf den Bösewicht umbringen. Das ist gerechtfertigt. Das ist ja. Ja, und wenn du so ein einfaches Weltbild hast und dir jemand das dann auch noch einteilt, dann bist du bei 1984. Ne? Oder The Purge oder was weiß ich. Wo. Aber nichts, also es fällt dir dazu nichts Gutes ein. Nichts Schönes, ne? Ein super Thread von vorne bis hinten. Der beste Fund diese Woche, Cremieux. Ja, Focus Online. In Mannheim, Mädchenabend. Moschee wirbt für Ehekurs für Mädchen ab 13. Das ist eigentlich von der Bild-Zeitung, wenn ich es richtig gesehen habe. Die haben das zuerst berichtet und es gab also einen Flyer, der Bild vorliegt, heißt es Mädchenabend oder Mädelsabend in der Moschee, Seminarreihe für Mädchen und Frauen ab 13 Jahren zur Vorbereitung auf die Ehe. Ja, muss man doch wissen, wie man so einen Baklava macht. Verheiratet hat die Hälfte seines Glaubens vervollständigt. Veranstaltungsort ist die Moschee des islamischen Omar al-Farouk Center. Es befindet sich im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt West, wie die Bild weiter berichtete. Demnach hat der Stadtteil 20.000 Einwohner, sehr viele davon haben Migrationshintergrund. CDU spricht von fataler Botschaft. Ach was. Eine fatale Botschaft, sagt beispielsweise der Stadtrat Leonard Christ, 26, Kreisvorsitzender der CDU-Jugendorganisation. Und weiter, solche Veranstaltungen dürfen nicht unter dem Radar bleiben. Die Ehe ab 13 Jahren haben in Deutschland keinen Platz. Islamische Gemeinde sieht Missverständnis. Die islamische Gemeinde hingegen fühlt sich missverstanden. Vereinssprecher Kali, okay, sagt Bild, dass es sich um eine missglückte Formulierung handle. Wir sind ein unabhängiger Verein. Wir wollen niemanden bekehren, sagt der Bild weiter. Kann ja immer passieren. Muslime, die niemanden bekehren wollen. Kicher. Genau. Wie ist das? Die Leute weisen immer genau auf das hin, was sie tun. Ne? Ich würde doch niemals jemanden belügen. Wovon reden wir gerade? In einer Stellungnahme erklärte das Omar al-Farouk Center, Ziel der Veranstaltungsreihe sei es, das Selbstbewusstsein der Teilnehmenden, der TeilnehmerInnen, in diesem Fall ohne Pause und so, zu stärken, auch in Bezug auf Sexualität und gleichberechtigte Partnerschaften mit 13. In der Moschee fänden zudem keine Trauung von Frauen unter 18 Jahren statt. Nur dahinter oder davor. Ja. Wie die Welt berichtet, wurde der umstrittene Flyer inzwischen gelöscht. Ja, das ist alles okay. Ja, Gefahr abgewendet, würde ich sagen. Flyer gelöscht, genau. Kam die Feuerwehr. Flyer gelöscht. Löschpapier, genau. Ja, das war die Einreichung hier mit Femizid von letzter Woche, die wir nicht auf dem Radar hatten, wenn ich das richtig gesehen habe. Täter suchte sich ein Zufallsopfer. 19-Jährige wird am S-Bahnhof Hallbergmoos stundenlang vergewaltigt. Ja, das ist der Artikel und das, was die Leute halt irgendwie nicht so gut fanden an diesem Artikel, ist das Ende, wo hier eine Expertin herangezogen wird. Wie gesagt, kann immer passieren, oder was? Kann ja mal. Okay, ist ein Herr, Michael Ertel, demnach plane man die Beleuchtung zu intensivieren und die Vegetation an manchen Stellen zu gestalten, sprich besser einsehbar zu machen. Bis jetzt habe man derlei Maßnahmen noch nicht unternommen, da es gar keine Notwendigkeit gegeben habe. Es ist die erste Vergewaltigung am Bahnhof, die meine Kollegen bekannt ist. Das ist noch wer anders? Bahnhöfe sind für die Polizei immer Brennpunkte. Okay, das ist doch noch wer anders. Genau, Christina Meyer, die bei der Diakonie Freising den Fachbereich gegen häusliche und sexualisierte Gewalt leitet. Die hat auch hier was mit der Vergewaltigung im Freien zwischen Fremden zu tun, scheinbar. Zu der die gleichnamige Fachberatungsstelle sowie Frauenhaus des Landkreises gehören, ne? Hat hier mit einer Vergewaltigung im Freien zwischen Fremden zu tun, ist die Vergewaltigung kein Einzelfall, sondern zeige ein strukturelles Problem. In Klammern, sexualisierte Gewalt gegen Frauen nimmt laut Meyer immer mehr zu. Das offenbart auch ein Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik für 2023, die erst am Dienstag veröffentlicht wurde. Die Zahlen belegen, dass in Deutschland fast täglich ein Femizid begangen wird. Hier wurde die Frau nicht getötet. Also eine Frau getötet wird, weil sie eine Frau ist. Auch die Sexualstraftaten, die sich gegen Mädchen und Frauen richten, sind im Vergleich zum Jahr 2022 um 6,2% gestiegen. Mit Blick auf die Tat in Hallbergmoos sagt Meyer, das hätte jeder anderen Frau auch passieren können. Diese Frau war zur falschen Zeit am falschen Ort. Es war egal, wie sie aussah, was sie anhatte. Die Frau war zum falschen Zeitpunkt. Das hätte jeder an. Überall, also so praktisch, kann ständig überall passieren, oder was? So, jetzt pass auf, ein Mann hat seine Macht missbraucht. Klar. Die Macht ist das, ja. Alter, solche Leute sitzen da in diesen Stellen, ey. Oh mein. Meyer fordert die sogenannte Istanbul-Konvention, das internationale Einkommen über die des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, das Deutschland bereits 2018 ratifiziert hat, endlich umzusetzen. Mit diesem Gewalt. Bitte. Mit diesem Gewalthilfegesetz sei es möglich, Frauen und Kinder besser vor Gewalt zu schützen. Und wenn sie das sagt, und dann ist genau es ja wie so. Machen die dann einen Zaun drum? Hand oder auflegen. Es gibt auf Twitter aber diese schöne Karikatur von dem Mädel, was irgendwie ihren Freund anruft und sagt, hier kannst du es spät, kannst du mich aus dem Club abholen, ich habe Angst. Und er sagt, statistisch gesehen bist du im Park sicherer als hier bei mir zu Hause. Um Gottes Willen. Ja, aber das ist ja, ich sehe es hier halt. War das echt oder war das Satire? Nee, das war ein Comic halt, das war eine Satire halt. Okay, eine Satire, ja, gut. Mit halt so, mit so einem Soja-Gesicht, das dann so, nee, also hier wärst du ja eigentlich noch gefährdeter als im Park. Ich kann es mir schon wirklich vorstellen, dass jemand sowas wirklich benutzt. Also. Im echten Leben kann ich mir das eigentlich eher nicht vorstellen. Auf jeden Fall Ursachen bekämpfen, nicht nur Symptome. Maßnahmen wie hellere Bahnhöfe oder die von Bundesinnenministerin Nancy Faeser geforderte elektronische Fußfessel für Sexualstraftäter seien für Meyer jedoch lediglich Symptombekämpfung. Man müsse auf einer viel grundlegenden Ebene ansetzen. Kulturkampf in alle Gesellschaftsbereiche. Unsere Gesellschaft braucht ein gemeinsames Verständnis von Augenhöhe und Gleichberechtigung. So Fußfesseln könnten schon interessant sein, aber wir bräuchten die wie die aus Running Man. Oder welcher Schwarzenegger war das? Wo du, wenn diese du dich aus dem Bereich rausbewegst, fliegt ja, dann in den der Fuß weg. Ja. Nee, das war aber am Hals. Ich weiß. Alle Menschen seien gleichberechtigt. Ja, manche sind gleicher berechtigt. Ein Mann nicht höher gestellt als eine Frau. Vor allem Männer müssen endlich lernen, Grenzen zu akzeptieren und Macht nicht zu missbrauchen. Meyer fordert daher, wir brauchen Präventionsangebote und ein System, mit dem es uns gelingt, bereits in Kindergarten und Schule gewaltvolles Denken präventiv zu behandeln. Habe ich nicht gesagt, Kindergarten? Müssen den Kindergarten anfangen? Kindergarten anfangen. Behandeln. Den Jungs auf den Sack gehen? Jo. Denken, behandeln. Gehorche. Obey. Die Expertin fordert zudem, dass auch Männer Gewalt gegen Frauen stärker bekämpfen. Weil Männer das ja nicht tun. Das System, das von häuslicher und sexualisierter Gewalt betroffene Frauen unterstützt, bestehe bisher hauptsächlich aus anderen Frauen. Das ist einfach gelogen. Das ist einfach strikto gelogen. Jeder Mann, der sowas sieht, also fast jeder. Nee, das ist nicht gelogen, meine, weil die das selber nicht glauben. In meinen 50 Jahren habe ich immer nur gesehen, dass Männer komplett solidarisch waren, wenn Frauen in irgendeiner Form angegangen worden sind und geholfen haben. Leute festgehalten haben, Leuten im Zweifelsfall auch eine reingehauen haben. Und zwar auch Wildfremden, wenn die angefangen haben, ihre Frau irgendwie... Ja, und es gibt ja auch diese ganzen sozialen Tests da irgendwie, wo die Leute sowas inszenieren und das filmen. Und da gehen die Leute ja auch nicht einfach so weiter. Wo die Leute weitergehen und lachen, ist, wenn sie das umdrehen. Wenn die Frauen ihre Männer piesacken in der Öffentlichkeit. Da lachen die Leute nur, gehen weiter. Ich muss bei dieser schlimmen Gewalt gegen Frauen hier daran denken, ja, häusliche Gewalt, an die Fälle, die ich kenne im Prinzip, so von einem Kollegen, der von seinem Sohn geschubst wurde, zurückgeschubst hat und dann hat die Polizei geholt, dann war er 10 Tage raus. Ne? Haben die dann einfach 10 Tage aus der Wohnung entfernt, verpflichtend. Das ist jetzt irgendwie, ist das Männergewalt gegen Frauen, weil die Frauen sind? So ein Stuss, ne? Das wird aber alles einfach zusammen und auf den Haufen geworfen, ne? Ich will ja gar nicht sagen, dass das jetzt beispielgebend ist für die Fälle. Das kann ja durchaus sein, dass... Ja, dieses ganze Zeug, was hier geredet wird von Femiziden und häuslicher Gewalt, hat in diesem konkreten Fall einfach überhaupt nichts zu tun. Das ist reine Verschwörungstheorie von diesen Leuten. Wir haben mal die Frau Meier angerufen, die ist mit ihrem frisch gefalteten Aluhut hier zu uns gekommen und wir haben sie gefragt, ob die Reptiloiden dahinter stecken und sie hat es bejaht. Also... Es braucht dringend Männer, die Gewalt gegen Frauen den Mund aufmachen. Ja, besser nicht den Mund aufmachen. Ja, und dann gab es auch diesen zweiten Artikel, den man auch dazu eingereicht hat, wo sich hier ein Manuel Eser darüber beschwert, dass sich die Leute über den Artikel beschwert haben und gesagt haben, das wäre aber Vogue gewesen. Also ein Artikel, den wir gerade gelesen haben. Nach brutaler Vergewaltigung in Heilbergmoos, wir brauchen mehr Mitgefühl der Männer. Ja, aber Manuel ist halt offensichtlich nicht in der Lage, es zu sehen, aber die Frau hat das gesamte Mitgefühl der Männer. Nur das Geschwätz von der Expertin ist den Leuten auf den Sack gegangen. Ja, die Leute regen sich auf und das Einzige, was abdrucken, ist die Gegenstimme. Auch, ne? Komisch, Merkur. Ach, jemand hat das auch eingereicht. Ich habe das vor der Sendung durch Zufall gesehen und habe da 5 Minuten reingeguckt. Mir ist nur eins, bevor wir jetzt zu dem kommen, mir ist nur eins eingefallen, was bei dem Ding eben auch noch mit dabei war. Nämlich diese Geschichte mit... Ach, scheiße. Ja, okay, dann reden wir erstmal drüber. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Ja, der Holger hat hier so ein Video ausgegraben von, beziehungsweise ja ein Audio zugeschickt bekommen, glaube ich. In dem geht es um den ZDF-Fernsehrat, beziehungsweise es handelt sich um einen Ausschnitt aus deren Besprechung. Den fand ich doch ganz schön, ja, interessant. Dachte ich mir, reiche ich mal rein. Wenn ihr Lust habt, mal reinzuhören oder schon gemacht habt. Es gibt also sehr intensiv um diesen Gender-Kram. Der dann besprochen wird bis zum Äußersten sozusagen. Und mit Fernsehrat, weiß ich gar nicht, wo das überhaupt noch was zu tun haben soll, was sie da besprochen haben. Der Transgleichstimmungsbeauftragte wird nochmal gefragt, wie das dann ist mit der Philosophie sozusagen in dem Laden. Ja, und da waren sie sich, glaube ich, noch nicht ganz einig oder so. Also ich finde, also man kann ruhig mal, aber ich würde halt nicht den Holger, sondern muss mal gucken, wo die da ist immer so ein bisschen Originalton dann dazwischen. Ja, genau. Minute zwei das oder so. Siehst du auch in dem Vorschaubild, dann ist da dort entsprechend auch das, ja. Genau hier, das so sehen die Originaltöne aus. Warum sich der Fernsehrat so beschäftigen muss. Vielen Dank für den Bericht. Ich habe eine Frage zum Sexismus. Im Bericht steht, dass die Gleichstellungsbeauftragte eine Ansprechpartnerin ist bei Vorfällen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir das Verfahren noch mal ganz kurz erklären. Und das andere, eine sehr persönliche Anmerkung, ist in dem Bericht gemeinsam gegen Sexismus. Da stehen drei Frauen, die dieses Schild halten. Ich würde das gut finden. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, wenn da auch ein Mann dabei gewesen wäre. Ja, für persönliche ich vertrete eben einen intersektionalen Ansatz und finde, dass diese Aufteilung oder die Beschränkung allein auf das Merkmal Geschlecht schon sehr lange überholt ist und ja auch die Lage der Landesgleichstellungsgesetze eben auch. Und da ist ja nur eine Folie jetzt zur Vielfaltsförderung und es gibt zwar einen Diversitätsbeauftragten und der ist auch erst seit 3 Monaten beschäftigt, deswegen verstehe ich, dass es da keinen Bericht gibt. Mich würde trotzdem interessieren, welches Diversitätsverständnis herrscht und wie der Prozess aussieht. Du bist seit 3 Monaten beschäftigt mit einem neuen Job und man weiß noch nichts über den Prozess oder den Ablauf von deinem Job oder was? Es gibt seit 3 Monaten diesen Diversitätsbeauftragten und sie erwartet von dem nach 3 Monaten noch keinen Bericht. Aber ich muss sagen, allein schon die Stimme, das ist wie Fingernägel auf Kreidetafel, dass ich schon ausrasten könnte und halt gleich wieder dieses, ja, das ist ja schön und gut mit Geschlecht, aber, und dann macht sie halt das Fass auf, die Menschen leiden, gibt uns mehr Geld. Ja, und auch die Vertreterin des Bereichs, in Anführungsstrichen Muslime, sehe ich hier. Und beschwert sich darüber, dass es keinen intersektionalen Ansatz gibt. Ja, Muslim mit intersektionalem Ansatz. Ich weiß gar nicht, wie das in dem Kopf zusammen funktionieren soll. Du aber... kannst du gar nicht mehr arbeiten, du kannst gar nichts mehr Produktives machen, wenn du solche Dinge dauernd besprechen musst. Ich habe mir jetzt die Quelle von eben nochmal angeguckt. Was da noch wichtig war das Ding mit der Herkunft des Täters. Also der jetzt eben bei der Vergewaltigung, als sich der darüber aufgeregt, dass die männlichen Kommentare unter dem ersten Artikel, den wir eben gesehen hatten, danach gefragt haben, was denn die Herkunft des Täters war. Und natürlich wird die Herkunft des Täters dann nicht genannt. Mit anderen Worten kannst du davon ausgehen, dass der Täter nicht irgendwie ein Deutscher gewesen wäre, weil sonst hätten sie natürlich schon längst denen gesagt, ja, scheiße was, das ist genauso einer wie ihr. Ja. Wenn ich so den Namen höre der Person, die den Posten übernommen hat, bei einer Gleichstellungsbeauftragten käme man ja nicht auf die Idee, einen Mann als Gleichstellungsbeauftragten zu besetzen. Deshalb frage ich mich, wieso bei der Stellenbesetzung der Diversitätsbeauftragten... Moment mal. Beim ZDF würde man aber nicht auf die Idee kommen. Deswegen ist ja meine Frage, warum man sich eben für eine entsprechend nicht weiß positionierte Besetzung nicht entschieden hat. Oder wie es Moment mal, kam. Aber willst du etwa am Namen einer Person ablesen, was für eine ethnische Herkunft die hat? Da sind wir aber ganz schnell auf dünnem Eis, intersektional gesehen. Irgendwie... Ja. Komisch. Ja. Also, als wenn das gar nicht so ein vernünftiges Logikgebäude wäre, sondern man sich ständig immer wieder ein Bein stellt, wenn man diesem Scheißdreck folgt. Ja, ich glaube, es ging jetzt auch darum, dass der nicht männlich sein sollte, oder was? Nee, es geht darum, dass diese Person nicht weiß gelesen sein soll. Die Diversitätsbeauftragte. Weil was sollen, ich meine, so dieses, ja, was soll denn da? Wie soll denn da, also das geht ja also überhaupt. Wie sollen wir denn da jemals nach vorwärts kommen, ne? Nach vorne kommen? Das ist einfach nur eine nicht weiß positionierte Besetzung. Es ist völlig irre. Es ist, das ist die Arbeit eines Fernsehrats. Diese Leute verdienen alle richtig Asche für das, was sie da machen. Ja, dementsprechend nehmen sie sich unsere richtig, ne? Asche. Ja, weiß ich nicht. Wie viel Asche verdienen die denn da? Die tagen noch nur dreimal im Jahr oder irgendwie sowas. Ich glaube nicht, dass es das. Also, die sind da nicht hauptangestellt oder so, okay. Fernsehrat. Ja, ich glaube, das summiert sich auf 10 bis 12 im Jahr. Ja, geil. Haupttätigkeit, Referentin der Generalintendanz, Schwerpunkt Diversität, ja, Arbeitgeber Düsseldorfer Schauspieler aus Staatsgeld. Ja, knallt den Leuten das rein, bis es ihnen hinten rauskommt. Solche Leute brauchen wir dringend im Kulturbetrieb. Da wird alles besser. Ganz dringend. Da werden wir ganz sicher tolle Kulturereignisse in nächster Zeit haben. Ja. Vertreterin Gott, des Bereichs, in Anführungsstrichen, Muslime. Sogenannte oder was? Ja, weiß ich. Sogenannte nicht. Oder auch? Wahrscheinlich sogenannte, ja. 400 Euro ich pro Monat plus Sitzungsgeld. Vom... Das ist aber auch ein gutes Zubrot, sagt das. Ja, okay. Solide, okay. Das sagt der Account solide. Sitzungsgeld, das war doch ganz ordentlich, aber auch 1500 oder sowas. Nein. Oh ja, jetzt kommt hier, okay, jetzt geht's egal. Los. Ja, egal. 400 im Monat. Hören wir uns doch weiter an. Das solide Halbwissen hat so ein. Bist du der Lutz Olaf oder wie? So vom Profilbild her. Könnte ja, das sein. Wird, glaube ich, auch aufgedeckt. Mühle. Im Bereich sexuelle und geschlechtliche Vielfalt für den ZDF-Fernsehrat. Und eben in dem Gleichstellungsbericht ist das Thema noch nicht genannt worden. Ich hatte mir den Bericht einmal durchgelesen, dass beispielsweise bei den VolontärInnen eine von 50 Redaktionspersonen non-binär ist. Dass es für trans- und nicht-binäre Personen auch jetzt die Möglichkeit der geschlechtsneutralen Toiletten gibt und dass es einen LSBTQ-Rat gibt unter den Mitarbeitenden. Wie kann ich mir diesen Rat vorstellen und welche Wirkkraft hat dieser und was tun Sie auch als Gleichstellungsbeauftragte, um queeren Menschen ein gutes Arbeitsumfeld zu bieten, aber auch im Bereich der Bewerbungen, dass diese Menschen sich nicht abgeschreckt fühlen, wenn es um alte Strukturen geht, die vielleicht auch oft in der Vergangenheit noch queerfeindliche Umfelder geschaffen haben. Naja, also abschrecken. Alte Strukturen, die in der Vergangenheit noch queerfeindliche Umfelder geschaffen haben. Und die wabern da jetzt in der Dunkelheit vor sich hin. Und wenn sich ein Queerer da rein verirrt, gibt es so eine elektrische Entladung. Das sind die Tetane. Das ist wegen den Vulkanen, wo die da dran gebunden waren. Und jetzt sind sie in den Seelen der Menschen. Und um so eine Scheiße müssen sie sich kümmern. Wen stört Programm, ne? Wer kümmert sich ums Programm? Wen interessiert das noch? Okay, ist eher eine ehrenamtliche Tätigkeit, sagt das solide Halbwissen auch. Ist nicht gut bezahlt. Also da. Okay. Die Leute sind aber wahrscheinlich alle schon. Ich meine, wer in so ein Ding reinkommt, der ist irgendwo schon wahrscheinlich im Staatsdienst oder so im Kirchendienst oder bei der DITIB. Ja, das ist wahr, ja. Also im Kirchendienst. Die sind alle gut versorgt. Also, Kirchen-AWO, ne? Da machen wir uns mal keinen Kopf. Ja, dass das keine Selbstständigen sind oder so. Nee, das ist auch keine Arbeit. Guck mal, die Arbeitslosen hätten ja Zeit für sowas. Und die bezahlen wir doch eh schon. Dann sagen wir denen, die müssen das machen. Ja, ab in die Rundfunkfabrik. Ja, das wäre auch viel diverser. So wie das da jetzt ist. Das oh ja, das wäre vor allem meinungsdiverser. Das wackelt dann. Ja, aber. Arbeitslos aus allen Teilen der Erde haben wir bei uns. Ja, schön bunt dann. Der internationale Frühschoppen dann mit 6 Arbeitslosen aus 8 Ländern. Statt mit Journalisten, warum nicht? Ja, hier die Frau Goldstein-Wolf sagt, ich bin frustriert. Die Bildungsstätte in Anführungsstrichen Anne Frank zieht sich ebenso wie das Jüdische Museum Frankfurt aus X zurück. Fast wirkt es, als beugten sie sich dem linkswogten Zeitgeist. Ja, Frau Goldstein-Wolf, da sind sie, glaube ich, spät dran, weil die in Anführungsstrichen Bildungsstätte Anne Frank ist ja schon lange irgendwie abgereist. Die sind schon gebogen, ne? Und das Jüdische Museum Frankfurt ist bei mir jetzt, glaube ich, noch nicht auf dem Radar erschienen, aber ja, kann sein. Ich bin über diese Entscheidung durchaus erstaunt, schreibt sie jedenfalls weiter. Aus meiner Erfahrung kann ich berichten, dass es hier viele Israel-Freunde gibt, die sich täglich leidenschaftlich für Gerechtigkeit einsetzen. Sogar kompetente Juristen wie irgendwer und irgendwer anders informieren User erstklassig. Sie sind mit Gold nicht aufzuwiegen und investieren ihre kostbare Zeit, um den Israel-Hassern täglich Paroli zu bieten. Meine Spendenaktionen für das gebeutete Israel haben unglaubliche Ergebnisse erzielt, einen Unterschied gemacht. Was fühlte sich an, als wollten diese Akteure es sich mit dem linken Establishment nicht verderben? Ja, sowas aber auch. Ja. Mag sein, ne? Weil Bildungsstätte Anne Frank ist auf jeden Fall da irgendwo. Linkes Establishment? In dem linken Establishment verdingsbumst. Sind nicht mal gegen die Macht gewurzelt. Verordnet, ja, ich mal. Wurzelt. Ach so. Ich nochmal als Nachtrag zu dem von eben, habe ich eben erst gesehen, so dieses Halbwissen hat nämlich auch noch gesagt, der Typ, der das ZDF sich da eingekauft hat als Diversitätsofficer, ist der Erfinder von der Charta der Vielfalt, also ein absolut Woker reinsten Wassers, und die Alte sagt halt, ja, nee, aber der ist weiß. Oh Mann. Das ist halt schon echt so. Das ist denn die Revolution, die Kinder frisst, oder wie war das? Ja, aber ich muss fairerweise sagen, das ist schon White Saviorism dann. Ja. Nicht, dass der am Ende leise Do They Know It's Christmas pfeift oder so, um die Leute mikroaggressionsmäßig rauszubringen. Kommt der eine mit dem Urheberrecht wieder. We are the world. We are the children. Aber vielleicht singt er ja auch heimlich und leise hier so Rap-Musik von Slum Prophecy, dem Hip-Hop-Duo, zu dem auch der Running Mate, also der Vizepräsident, designierte von den Grünen in Amerika. Das war ja auch eine Einreichung aus unserer Meldestelle Kulturmarxismus. Die ich jetzt erst bemerkt habe. Ist natürlich schon ein bisschen old news, aber auf jeden Fall die Jill Stein ist ja die schon seit vielen, vielen Wahlen immer die Präsidentschaftskandidatin der Grünen in Amerika gewesen. Und diesmal hat sie sich hier einen mit ins Boot geholt, der also Teil von so einem Rap-Duo ist, die also die übelsten Texte gemacht haben zum Thema Israel und diesen 7. Oktober. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das vorlesen will, aber kann man sich hier in dem, also iranische Missiles, die irgendwie den Iron Dome cracken und Intifada, Hit im Harder. Die haben sich Schäden angerichtet, die Iranis. In Israel. Blut ist dicker als Wasser. Seizing up the devil's armor. Ja. Die Grünen in Amerika. Ja, ist ja jetzt nicht viel anders als bei uns. DJ Greta und hier MC Luisa sind ja auch nicht viel besser. Oh, Gamergate! Wie Gamergate 2 die Spieleindustrie kaputt macht und jedem Schaden bringt, der Spiele liebt. Ist ein bisschen spät dran hier, die Northeastern Global News. Vielleicht gehen die Uhren da anders im Nordosten. Man bezieht sich hier zu Anfang auf das Dragon Age Veilguard, das letzte Spiel von BioWare. Da haben wir ja auch in den vergangenen Streams hier und da mal drüber gesprochen. Das sieht nicht aus, als ob es seine Entwicklungskosten einspielt aktuell. Und viele Leute sind da sehr unzufrieden mit, weil halt sehr, sehr vordergründig LGBTQ+IXYABC Inhalte drin sind. Viele heute gerade wieder gesehen, also es ist wirklich so, jemand sagt, alle Bösen sind halt hetero und alle Guten und die was können und Macht haben und Power und so, das sind alles Non-Binäre oder Transgender oder sonst irgendwie Queere in dem Spiel. Und dann sagt er hier, ja, und dann regen sich die Leute auf wegen dem Wogenkram in dem Spiel und wer diese Sachen hört, dem kommt das bekannt vor, wenn er sich schon länger mit Gamerkultur beschäftigt, weil 2014, gab es Gamergate. Gamergate war eine Online-Bewegung, die Feminismus, Vielfalt und progressive Werte in der Spielebranche ablehnte und sich speziell gegen Frauen und Journalisten richtete, um eine ausgrenzende Vorstellung der Gamer-Identität zu schützen. Wissenschaftler, Journalisten und Internetpersönlichkeiten haben diesen jüngsten Ausbruch von Online-Belästigung bereits als Gamergate 2.0 bezeichnet. Und das aus gutem Grund. Gamergate hat nie aufgehört. Wenigstens einmal hat der Artikel recht. Das ist doch schön. Wir sind nicht tot, wir warten nur. Ja, die haben sich zu einem Instrument für Online-Belästigung, Online-Cybermobs, die Rekrutierung entrechteter Männer durch die extreme Rechte im Internet entwickelt. Es hat sich weiterentwickelt und es hält sich. Und das hat ganz schreckliche Auswirkungen auf die Spieleentwickler, wie uns Alexandra To, Assistenzprofessorin für Spieledesign an der Northeastern University, sagt. Entwickler werden ihre Finanzierung verlieren. Wir werden talentierte Leute verlieren, weil sich niemand mehr mit diesen Themen befassen will. Es ist wie die Redensart, sich ins eigene Fleisch schneiden. Zu schreien, wie wütend man ist, dass es plötzlich neue Geschlechtsoptionen gibt oder die Möglichkeit in Spielen auf eine andere Weise queer oder transgender zu sein, einem irgendwann die Möglichkeit nimmt, sich selbst zu spielen, ist nicht wahr. Und man hält die Leute aktiv davon ab, die Dinge zu machen, die man liebt und genießt. Ja, voll traurig. Die Leute kaufen eure Spiele nicht, weil sie keinen Bock haben drauf. Und damit schneiden sie sich ins eigene... Nee, Moment mal. Nee, denen geht's ja gut. Ihr schneidet euch in euer Fleisch, indem ihr Spiele macht, wo ihr ständig predigt. Und das Wichtigste ist für euch, dass ihr Brustamputationsnarben in eurem Spiel drin haben könnt. Ihr macht das doch. Ja, Hauptsache die alte Gamer-Geschichte wurde noch einmal nacherzählt, ne? Zum tausendsten Mal, zehntausendsten Mal. Das Ziel hat sich leicht geändert, von feministischer Kollusion zu Wokismus, aber das Argument hinter der Bewegung ist dasselbe geblieben und hat ein noch größeres Publikum gefunden. Gamergate und sein jüngster Ableger fiktionalisieren die Identität von Gamern als marginalisierte Klasse von Außenseitern, die Spiele vor Außenseitern schützen müssen. Das ist ein bisschen doof in der Übersetzung hier, Spiele vor Außenstehenden oder Invasoren oder Leuten von außen schützen müssen. Sagt Zaroff, der über Gamergate lehrt. Also, ja, könnt ihr euch vorstellen, was das für Soziologiestunden sind in Amerika. Ja, ja. Die Gefahr bestehe darin, dass diese Gefühle von anderen zu politischen oder finanziellen Zwecken als Waffe missbraucht würden. Also, wenn du irgendwie scheiße findest, dass alle Spiele woke sind, dann bist du in Gefahr, dass andere das ausnutzen. Also hör lieber auf, dich aufzuregen und spiel unseren langweiligen Drizzle, den wir dir verkaufen wollen. Es gibt einen Grund, warum die Motivation hinter Gamergate mit seiner ausgrenzenden Idee des Schutzes und dem Ziel, etwas von äußeren Kräften abzuwehren, den treibenden Prinzipien vieler rechtsextremer politischer Bewegungen ähnelt. Ja, weil die gegen Linke kämpfen und ihr immer die gleiche Scheiße macht. Ihr kommt irgendwo rein, ihr macht alles links, niemand mehr hat Bock, alle gehen weg, es fällt zusammen und hinterher muss es jemand anders bezahlen. Da haben die Leute einfach keinen Bock mehr drauf, deswegen versuchen sie euch rauszuhalten. Und das machen nicht nur Rechte, das machen alle, die ein bisschen was im Kopf haben. Das ursprüngliche Gamergate wurde zum Leitmotiv vieler dieser Bewegungen. Und politische Akteure wie Steve Bannon, natürlich, klar, Steve Bannon, haben offen darüber gesprochen, wie sie aus Online-Spielen wie WoW gelernt haben, Menschen zu mobilisieren. Ja, dann geht's um Sweet Baby Inc. und die Armen, ein kleines Beratungsunternehmen, nur Und laut der Experten schadet aber genau das den Spielen. Wenn wir eine Situation schaffen, in der jede einzelne Veröffentlichung mit enormen Gegenreaktionen einhergeht, die die Sicherheit und das geistige und körperliche Wohlbefinden der Menschen bedrohen, in der Dinge zerstört werden, bevor sie überhaupt eine Chance haben, von den Menschen gesehen zu werden, wird das zu wirklich langweiliger Kunst führen. Nein. Die Menschen haben das mit Black Myth Wukong nicht gemacht. Die Menschen haben das mit Space Marine 2 nicht gemacht. Die Menschen machen das nur mit Spielen, die ihnen auf den Sack gehen. Begreift das doch endlich. Wie kann also die Spieleindustrie anfangen, Gamergate 2.0 anzugehen? Zaroff sagt, sie müsse zunächst einmal anerkennen, dass es ein Problem gibt. Nur wenige AAA-Studios haben explizit auf die Schikanen gegen ihre Entwickler reagiert und sich dafür entschieden, Gamergate 2.0 keine Aufmerksamkeit zu schenken. Zaroff sagt, nach mehr als einem Jahrzehnt sei es klar, dass es nicht funktioniert, sich nicht damit zu beschäftigen. Ja, wir müssen immer noch ein paar Beratungsfirmen mit rein, ne? Ja, dann bezahlt. Die großen Firmen sollen jetzt halt wie üblich auch die Propaganda machen und sollen das abwehren und sollen sagen, wir sind alle queer und bunt und so. Ja, und noch weniger Spiele verkaufen und nochmal Double Down und nochmal die Regler auf 120 drehen. Alle. Ja. Besonders meine Studentinnen und queeren Studenten fühlen sich davon abgestoßen. Es ist ein schwieriges Umfeld, die Spieleindustrie, und ihre Vorstellungskraft von sich selbst in dieser Welt, in diesem Bereich ist eingeschränkt. Wenn sie an jeder Stelle hinausgedrängt werden. Ja, was glaubst du, wie das den Leuten geht, die bei Obsidian jahrelang nicht eingestellt worden sind? Da hat ja der Verantwortliche da gesagt, ja, er will die Firma von Crusty White Men befreien. Und laut einem Whistleblower gibt es da noch genau irgendwie, er hat gesagt, er kann es an einer Hand wörtlich gemeint abzählen, wie viele weiße heterosexuelle Menschen es bei BioWare noch gibt. Und es, wenn ihr Pech habt, fliegt euch das alles um die Ohren, weil jetzt ein ganzer Arsch voll Leute klagen könnten, bis euch der Hintern blutet. Und die das vielleicht auch tun werden, weil selbst Chris Avellone, einer der Gründer von Obsidian, den man auch rausgedrängt hat mit falschen Vorwürfen von sexuellem Missbrauch und der am Ende Millionen an Abfindungen kassiert hat, der sagt nämlich, ja komm, verklagt sie. Verklagt diese Firma in Grund und Boden. Also von wegen, die Queeren werden herausgedrängt, die Queeren drängen raus, die Queeren machen das zu ihrem eigenen Spielplatz und wer nicht nach der Pfeife tanzt, fliegt raus oder wird er gar nicht erst eingestellt. Wenn das Problem fortbesteht, dass die Branche und die Kultur feindselig sind, buchstäblich zu feindselig, um es zu ertragen, dann bekommen wir die Leute nicht dazu, die Geschichten zu erzählen, die sie erzählen sollen. Ja, fickt euch doch. Alle miteinander. Die Spieleindustrie hat jahrzehntelang funktioniert. Sie hat Flops hervorgebracht, aber sie hat auch wahnsinnig irre Erlebnisse hervorgebracht. Aus allen möglichen Richtungen. Erst als ihr angefangen habt, eure fetten Haufen in jedes Studio zu setzen, erst dann ist diese Scheiße richtig den Bach runtergegangen. Und was wir dieses Jahr erlebt haben, ist hoffentlich nur der Vorgeschmack. Jedes von euren Kackspielen soll floppen, bis der Laden lichterloh brennt. Und erst, wenn die alle verstanden haben, dass man mit euch gar keine Kunst machen kann, erst dann, wenn die euch rausgeschmissen und durch Leute ersetzt haben, die Spiele lieben, erst dann wird es vorbei sein. Ja, es ist Concorde, das hieß von Sony, das war schon ein geiler Flop. Ne? Aber das ist ja... Okay, was ist jetzt wieder los hier? Ach, es ist mal wieder soweit. Rote Verbindung. Ich probiere es wieder. Aber es passiert noch nichts. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Verbindung schlecht. So, jetzt, ja, sorry, ich hatte uns stumm geschaltet, also wir sind wieder da. Jetzt hören sie uns auch. Ja, mal. Ich habe denen gesagt, ich komme später an die Haustür, ich habe meinen Bademantel. Muss ich noch aus der Waschmaschine holen. Genau. Ja, Triple A Gaming, hoffentlich brennt es nieder, aus der Asche wird was Besseres entstehen, weil die Double A Entwickler und die Leute, die machen können, was sie wollen, viel bessere Ideen haben als dieser immer gleiche Schleim ohne Würze Fraß, den man uns da vorsetzt. Okay, das war's dann zu dem Thema, oder? Ja. Ja, die Merkel hat ja ein Buch rausgehauen. Den tollen Titel Freiheit. Und es wurde ja auch viel und schlecht kritisiert oder viel und schlecht beschrieben sozusagen. Also viel Freude hatten die meisten nicht, die es gelesen haben, hatte ich so den Eindruck. Und ja, das ist im Prinzip das Einzige, was sie sozusagen an Kritik dann mal selbst geäußert hat, auch in der Präsentation. Nicht unbedingt in einem Top-Zustand hinterlassen. Ihr müsst im Wort wieder so abgeflacht, dass ich schon dachte, es ist wieder zusammengebrochen, aber er ist noch da. Ja. Land nicht in einem Tip-Top-Zustand hinterlassen. Ja, das war eigentlich im Prinzip alles, was sie sozusagen an Kritik dann, ja, was sie so an Formulierungen Kritik zugelassen hat. Oder selbst nicht Besen rein, meint sie. So hätte ich das jetzt auch gesagt, ja. Besen rein wäre okay gewesen, aber Tip-Top-Zustand. Nicht Tipp-Top-Zustand. Ja, die 1-2 Millionen unregistrierten illegalen Einwanderer. Also das kann man ja, wenn man da nicht so genau hinguckt. Ja, der Kubicki hat jetzt nochmal gesagt, also die Zeit von der Merkel, die hallt jetzt noch ganz ordentlich nach sozusagen und bereitet eben immer noch ziemlich viele Probleme. Migration ist ja nur ein Thema, ne? Ja. Die ganzen Energiegeschichten auch unter anderem, ne? Ja, hat es schon ziemlich viele Kosten verursacht. Oh, ein Anti-AfD-Gutachten. Gelesen, ja, da nicht, glaube ich. Ach ja, das hatte ich vorhin nochmal irgendwie, das habe ich jetzt natürlich ja nicht offen. Die Gutachter haben keinen Plan, Alter. Soll ich dir nochmal schnell schicken? Das ist halt auch wieder Quelle Twitter, klar. Ich habe es jetzt. Ja, also dieses tolle Verbotsverfahren, ich räume dem auch keine großen Erfolgschancen ein, obwohl man da sicher im Bundestag bei den Leuten, die das anstrengen, ganz sicher ist, dass man ganz viele tolle Indizien hat, die dann dazu führen, dass die AfD am Ende verboten wird. Und es gab ja auch dieses Professorengutachten von vor 3 Jahren erwähnt. Das würde dann Erfolg haben, glauben diese 17 Professoren. Und er hat dann halt einmal diese Behauptungen entgegengestellt zu seiner Widerlegung. Auch ohne eine Behauptung 1, auch ohne eine umfassende Unterrichtung des Bundestags durch den Inlandsgeheimdienst sei eine belastbare Einschätzung der Erfolgsaussichten eines Verbotsverfahrens gegen die AfD möglich. Und dann sagt er, der Berliner Verfassungsrechtler Christoph Möllers bezeichnete sich in einer geleakten Geheimkonferenz in Bezug auf das AfD-Verbotsverfahren als Skeptiker. Die öffentlich zugänglichen Informationen würden für ein Verbot wohl nicht ausreichen. Dem schlossen sich die grünen Bundestagsabgeordneten Renate Künast und Lukas Benner an und so weiter und so fort. Das haben wir ja letztens länger besprochen, als wir diesen Leak aus dieser Strategie geschaut haben. Zweite Behauptung, die AfD habe im Zuge der Beobachtung durch den Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz 3 der 4 Stufen verfassungsfeindlicher Bestrebungen schon erreicht. Widerlegung, der Inlandsgeheimdienst darf laut Grundgesetz nicht über die Verfassungsfeindlichkeit einer Partei entscheiden, im Parteienprivileg nach Artikel 21 Absatz 4 Grundgesetz festgelegt, dass nur das Bundesverfassungsgericht eine Partei für verfassungswidrig beziehungsweise verfassungsfeindlich erklären darf. Selbst die Frau Künast hat gesagt, extremistisch ist nicht verfassungsfeindlich. Dritte Behauptung. Die muss es ja wissen, ne? Den Begriff darauf ausgehend geprägt, um eine Partei zu beschreiben, die über das Potenzial verfügt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. Das Bundesverfassungsgericht stelle an dieses Merkmal keine allzu hohen Anforderungen, behaupten die Gutachter. Widerlegung im Urteil zum zweiten NPD-Verbotsverfahren schreibt Karlsruhe, das bei der Auslegung des Begriffs darauf ausgehen, die Grundrechte auf Meinungsfreiheit und Parteienfreiheit berücksichtigt werden müssen. Für die Gutachter sind elementare Grundrechte unserer Demokratie offenbar keine allzu hohen Anforderungen. Vierte Behauptung, die Einleitung eines Parteiverbotsverfahrens ins Belieben der Antragsberechtigten gestellt. Ein Beurteilungsspielraum oder Ermessen liege nicht vor, so die Gutachter. Widerlegung, Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz steht, dass Abgeordnete nicht an Aufträge und Weisungen gebunden sind. Das freie Mandat des Abgeordneten ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Es steht somit im Widerspruch zum Prinzip von kommunistischen Räterepubliken, Abgeordnete im Parlament an die Abstimmungen, bei Abstimmungen an Weisungen gebunden sind. Fünftens, die Gutachter verkennen den Volksbegriff des Grundgesetzes. Behauptung, Unterscheidung von Individuen anhand biologischer Merkmale oder sozialer Zuschreibungen sei nach dem Grundgesetz verboten. Widerlegung, den fand ich besonders lustig. Warte. Sowohl das Grundgesetz, Artikel 116, als auch die Landesverfassung von Sachsen und von Schleswig-Holstein gewähren Individuen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einem Volk besondere Rechte. Russlanddeutsche genießen aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit ein Rückkehrrecht. Bei Parlamentswahlen von der 5%-Sperrklausel ausgenommen. Ginge es nach den Gutachtern, müssten diese Volksgruppen unter Umständen fürchten, ihre verbrieften Rechte zu verlieren. Ups. Das könnten halt so Nebenwirkungen von so einem Verbotsverfahren sein. Ne? Behauptung, das Gutachten nennt auf 18 Seiten Äußerungen von AfD-Politikern, die eine angebliche Verfassungsfeindlichkeit der AfD belegen sollen. Alle im Gutachten genannten Äußerungen behaupten, rechenbar. Widerlegung, das Bundesverfassungsgericht hatte das erste NPD-Verbotsverfahren eingestellt, denn die Nationaldemokraten waren derart mit Agenten und V-Leuten der Geheimdienste durchsetzt, dass Karlsruhe die NPD als Teilen verlängerten Arm des Staates ansah. In einem paar daher das Prinzip der Quellenfreiheit. War beispielsweise bei der Erstellung einer Pressemitteilung ein V-Mann oder Agent beteiligt, darf diese Quelle in einem Parteiverbot nicht verwendet werden. Die Gutachter haben aber als Privatperson keine Einsicht in die Tätigkeiten der Dienste. Die Gutachter können gar nicht wissen, ob die von ihnen angeführten Aussagen von AfD-Politikern wirklich quellenfrei sind. Zur Infiltration der AfD mit V-Leuten äußerte sich bereits im November des Geheimdienstes von Brandenburg. Man könne sich über die Anwerbung von V-Leuten nicht beklagen. Das war vor 4 Jahren. Und siebte Behauptung, die AfD sei verfassungswidrig, weil sie Kontakt zu gewaltbereiten und gewalttätigen Gruppen haben. Seid ihr irre? Ich meine, was haben denn die Grünen, was hat Claudia, was, ich, Alter, Frelina, ja, ja, klar. Widerspruch, keine Partei mit mehreren 10.000 Mitgliedern kann garantieren, dass alle ihre Mitglieder immer gewaltfrei handeln. Ach was. Die AfD distanziert sich regelmäßig von Mitgliedern, die in der politischen Auseinandersetzung Gewalt legitimieren oder anwenden. So distanzierte sich die AfD etwa von Birgit Mahlsacke-Winkelmann, das ist, glaube ich, die Richterin aus dem Prinz-Reuß-Ding, und Andreas Kalbitz. Anders die Linkspartei. Als eine Genossin bei einer öffentlichen Veranstaltung in Kassel die Erschießung von 1% der Reichen fordert, ach guck mal, witzelt der damalige Parteichef Rieksinger, man werde die Reichen nur guter Arbeit zuführen. Mit der Leipziger Erklärung 2021 solidarisierte sich der Vorstand der Linkspartei mit der Terrororganisation Hammerbande. Frelina. Super. Warum führt die Öffentlichkeit keine Debatte über ein Verbotsverfahren gegen die Linkspartei? Ja. Der Herr Greinberg hat einen Stolzmonat, der das hier geschrieben hat, und er sieht auch mit Schnurrbart und so fast wilhelminisch aus, aber trotzdem, denke ich, kann man den Ausführungen hier folgen, egal welcher politischen Couleur man ist. Ja, recht hat er recht. Nee. Fand ich gut. Ja. Um das mal einzuschätzen. Wie weit sind wir denn mit dem AfD-Verbot? Das muss ja noch werden jetzt hier mal. Ja, was werden sie noch bringen? Der Herr Wanderwitz, ne? Der ist ja der Initiator irgendwie, soweit ich das verstanden habe. Ja, und Marcel ist gerade ein paar Mal irgendwie rausgekattet, da kann ich leider nichts dran ändern. Also, Der Zuschauer, der da eben gefragt hat. Achso. Oh. Ja, bei mir läuft nicht. Vielleicht habe ich wieder Netzwerkprobleme. Ja, in letzter Zeit sonntags immer wieder. Also wenn Mama sagt, bei ihm nicht, aber bei mir schon. Und wenn es bei mir so ist, dann ist es für unsere Zuschauer halt auch so. Also nichts an mir. Shit. Ja. Aber ich glaube, es war trotzdem, man konnte dem trotzdem folgen, den Ausführungen. Es war immer nur so kurz. Ja. Ja, und zu dieser Geschichte hier nochmal, also Maman hat ja auch noch eingereicht den Herrn Jun, den Rechtsanwalt hier und vom Verfassungsgericht. Und der hatte nämlich auch was mit dem völkischen Begriff da irgendwie drin aufgenommen und meinte jetzt, ja, weil ja jetzt... Volksbegriff meinst du, ne? Ja. Ja, weil ja jetzt die AfD in Bayern irgendwie entschieden hätte, dass sie jetzt das erleichtern wollen, die Doppelstaatler den ihren deutschen Pass wieder wegzunehmen oder so, hätten sie jetzt ja bewiesen, dass sie jetzt rechtsextrem wären oder so oder verfassungsfeindlich oder wie auch immer. War seine Einschätzung und ja, fand ich hat dann auch gemeint, dass ja auch das generell ja gehen würde mit diesem völkischen, na, weil das ja auch da so drin steht. Ja, aber hat dann aus meiner Sicht halt eben auch verkannt, was ja gerade Maas auch schon gesehen hat, nämlich, dass natürlich alle möglichen Parteien irgendwelche Ideen haben. Also mit dem gleichen könnte man auch sagen, es ist verfassungsfeindlich, irgendwelche Leute hier ins Land zu holen, die nichts verloren haben, ne? Also. Das war aus meiner Sicht genauso verfassungsfeindlich. Er hätte formuliert, die AfD müsste, wenn sie das haben wollte, Artikel 1 des Grundgesetzes ändern. Also so nach dem Motto, drunter mache ich es nicht, ne? Nicht, Artikel 1? Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, muss ich nochmal angucken. Unter anderem mit Artikel 1 hat er argumentiert. Naja, würde dann geändert werden müssen. Und das wäre ja, wäre ja wahrscheinlich, dass die AfD dann auch die Verfassung ändern wollen würde. Ja, gab es doch schon andere, die das gemacht haben oder wollten und so. Im Star Wars Wiki unter dem Eintrag Demokratie finden wir Gamergate wieder. Zitaten. A study published in the First Monday Journal in 2018 reported that a significant number of Twitter posts harassing Ryan characteristic of troll accounts of the Russian Federation, which manipulate exploit the politicization of popular culture discourse, particularly misogynistic and anti-gay alt-right beliefs akin to 2014's Gamergate harassment campaign and Russia's electoral interference targeting the United States. More noted in 2024 that British and American culture and politics have over the decades of the internet's democratization become dominated by the adverse effect of fandoms, a sense of ignorance, entitlement, frustration, and complaint where the entertainments may be canceled prematurely through an adverse fan reaction. Misogynistic crusades such as Gamergate and Comicsgate and elections are treated as a fandom event, which more believed has been fueling superficial politics with dangerous effects on the populist road to fascism. Da habt ihr es. Okay, also, dass die Leute den Film von Rian Johnson nicht mochten, den Star-Wars-Film, nicht an der russischen Föderation und Gamergate, oder wie? Das ist ja, nicht, genau. Weil der scheiße war und weil der vom Regisseur so geplant war, dass Star-Wars-Fans kotzen würden. Nein, nein. Oh, gar nicht. The Force is Female, nein, nein. Ja, Wikipedia hat auf jeden Fall recht. Und es war eine Zuschauereinsendung über Meldestelle für Kulturmarxismus. Also danke nochmal. Ja, Wikipedia brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Wie läuft der Klasse, die Meldestelle? Ich bin begeistert. www.meldestellekulturmarxismus.de. Yes. Padme, Feminism, okay. Padme ist jetzt Feminism. I think Padme embodies the true meaning of feminism in my understanding of it. Ja, naja, gut, klar. Ich meine, sie hat Macht und all das. Hm. Leader of many people. Hm. Believe in democracy. Hm. Die Königin Elisabeth der Sterne. Mhm. Tja, hier Anakin Skywalker, ne? Typisch ohne Vater aufgewachsen. Single Mother. Aber das sollte er wahrscheinlich wieder nicht haben. Aber der Vater ist... Du. Der Vater ist was? Ist der rausgekommen? Der Vater ist hinterher erst schwarz geworden, sage ich. Ja, stimmt. Ja, die Australier machen es wirklich wahr und verbieten allen Jugendlichen unter 16 die Nutzung von Zugang, von Social Media, jeglichen Zugang, heißt es hier. Ich weiß gar nicht genau, wie man das kontrollieren will technisch, ob das überhaupt möglich ist. Ich habe mich das, ich habe da erst mal echt so, vielleicht kriegen die Jugendlichen das ja doch hin. Völlig übertrieben in meinen Augen, komplett übertrieben. Also, dann bin ich mal gespannt, wie dann die schulischen Leistungen der australischen Jugendlichen demnächst durch die Decke gehen. Ich glaube nämlich noch nicht dran. Ja, aber der Steven Pinker, der hat jetzt auch ein neues Buch geschrieben. Da hat er sich ellenlang darüber beschwert, dass Jugendliche, dass das Social Media schlecht für jugendliche Gesundheit ist. Ich glaube, du verwechselst also, das. Das war, glaube ich, der. Ah, Hyde, nicht, ne? Ja, Hyde, nicht Pinker. Und der andere, der ein Buch auch über. Hat, oh, wie hieß der nochmal? Der hat Gegenrede geleistet. Oh, wie hieß der? Den hatten wir auch schon mal. Moral Combat heißt das Buch. Ja. Ja, aber ich meine, grundsätzlich ja. Können wir uns dem nicht verschließen, dass die, seit es soziale Medien gibt, massive Rückgänge von Aufmerksamkeitsspannen, Lesefähigkeit und Lernfähigkeit und Ähnlichem halt grassiert. Ne? Es kann eine Korrelation sein, irgendwie, dass ein Zufall sein, aber es könnte auch miteinander halt korrelieren, ja. Da nicht einzumischen, das ist Aufgabe der Eltern eigentlich darauf so zu achten, dass das nicht aus der Art schlecht sozusagen. Ne? Ja, wobei als überfordertes Elternteil ist es ja gerade cool, wenn das Kind am digitalen Ding dran klebt. Also, weißt du, da ist ja der, oh, wie soll ich sagen, du kannst entweder dich um dein Kind kümmern oder du nimmst halt digitales Heroin. Also, ne? Ausbaden müssen es die Kinder, ne? Sozusagen. Der Staat sollte da, wo er die Möglichkeit hat, halt das tun, zum Beispiel an Schulen und da halt sagen, nee, genau. Es gibt keine Handys. Genau. Gibt's nicht. Punkt. Ende. So. Ja. Das finde ich okay, das stimmt allerdings, ja. Ja, und vielleicht auch beim da halt den Wert dann doch drauf legen, dass die Leute auch mal auf Papier gucken und dass sie überhaupt diese Möglichkeit kennenlernen, bevor sie komplett nur von bunten Bildchen und bewegten Bildern irgendwie weggespült werden. Lernen, so wie man das früher gemacht hat. Wie kann es sein, dass in der vierten Klasse ein Großteil irgendwie nicht vernünftig lesen kann? Ach, naja, was weiß ich. Ich bin ein alter Mann. Ja, ich sehe es noch ein bisschen auch aus dem Aspekt der Kommunikation. Also meine Schwester hat früher nach der Schule auch erstmal 2 Stunden mit der Schulfreundin telefoniert. Also kommuniziert bis zum geht nicht mehr. Viel mehr ist es doch häufig auch nicht. Ja klar, das bindet so die Aufmerksamkeit. Ne? Mehr als Telefon, das ist schon richtig. Aber der Hyde meinte, dass halt dieses, dass du halt die Leute selbst treffen sollst, es besser ist und das auch. Wenn du soziale Medien verwendest, um zum Beispiel einen Videotelefonanruf zu machen, dass das gut ist, dass aber das generelle Social Media Zeugs nicht gut ist. Ja, die Studie. Kannst du auch mal einreichen, wenn du sie findest oder so. Haben wir hier linke Ideologie, genau, also von Danisch. Ne? Und zwar berichtete Danisch, dass ich glaube, bei der Entwicklung des neuen Kernel für Linux, dieser Code of Conduct eingeflossen ist. Das heißt, da war irgendwie zum Beispiel, was nicht so ganz astrein vom also textlich oder so, finde ich vielleicht immer, also ich blende es ein. Ist fertig und sperren wichtige Änderungen und Funktionserweiterungen für ein Dateisystem aus dem Linux-Kernel aus. Weil ihnen die Ausdrucksweise des Autors nicht gefällt, Code of Conduct eben. Ne? Und ob jemand recht hat oder nicht, oder ob eine Änderung erforderlich ist oder eine Verbesserung darstellt, das ist alles egal. Es geht nur noch um Personen, ob derjenige, der sich irgendwelchen willkürlichen, absurden Regeln unterwirft, genau um die Dateisystem ging es. Und dann hat er unter anderem auch von dem Reiser FS erzählt, also das Reiser-Dateisystem, dass man ja verschlüsseln oder so stark verschlüsselungsfähig ist und unknackbar oder so. Dass der dann aber irgendwie ein paar Jahre, nachdem er das entwickelt hat, seine Frau umgebracht hat, Linux Foundation vorgeworfen, dass sie da den nicht sperren würden und so weiter. Also total bescheuerter, überflüssiger Einfluss mal wieder auf dieser Ebene, ne? Gar nicht wirklich relevant für die Entwicklung von solchen Sachen. Ja, trotzdem machen eben auch Sachen kaputt, ne? Unsere linken Kulturkampf-Freunde. Ja, schon ganz interessant. Auch ganz lustig ist, dass der, ich wusste das auch nicht mit dem Reiser, also den Namen kannte ich zwar, aber das ist ja auch schon eine Weile her. Und der Danisch sagt auch, er hätte das damals irgendwie an Heise gemeldet und die hätten das gar nicht geglaubt. Die hätten gedacht, das wäre ein Fake, dass der seine Frau umgebracht hat. Okay. Ja, ich hatte auch mal einen Kollegen, der es benutzt hat sogar, wovor der Angst hatte. Und der Reiser wird wohl auch wissen, warum er es entwickelt hat. So ein Knackbare. Ja, naja, der Danisch sagt ja auch, das wäre ja auch jetzt mittlerweile veraltet und man könnte das mal rausfaden, ja. Aber davon ja unabhängig ist ja diese Geschichte mit dem komischen Code of Conduct. Jo. Was soll der Scheiß, ne? Also die geben sich da irgendwelche Kriterien, die halt nichts mit dem eigentlichen Software-Ding zu tun haben. Ja, ich nehme an, dass das vielleicht auch bei Kameras oder so demnächst dann zuschlägt, damit man die dunklen Menschen besser fotografieren kann oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber all das sind so Sachen, die... Das geht ja nicht. Das ist ja wieder eins von diesen typischen Beispielen, wo die Realität den Leuten... Also, was halt weniger hell ist, kann man halt schlechter abbilden auf einem lichtsensitiven Sensor. Also. Ja, stimmt natürlich. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das ist halt auch so, sind so Bestrebungen eben, ne, die da reinbringen, die aber technisch irgendwie echt nicht sinnvoll sind. Ne. Leider. Das hat überhaupt nichts mit Technischem zu tun, ist ja gerade das Problem. Oh. Ja, Volkswagen hat jetzt umstrittenes Werk in Uigurenregion Xinjiang verkauft. Und aber den Vertrag mit dem chinesischen Autobauer, mit dem sie ja das Joint Venture da haben, was ja irgendwie außer Elon irgendwie jeder machen muss, warum auch immer Elon das nicht machen braucht, haben sie trotzdem um 10 Jahre verlängert. Okay. Ich wollte gerade fragen, wer kauft denn sowas, ne? Wer kauft was? Ja, so eine Fabrik hier. Ja, ein anderer. Ein Fabrikkäufer. Ja, eben. Ja, ich glaube nicht, dass es die so weit gestreut sind. Chinesische Staatsbetrieb aus Shanghai. Neuer Inhaber ist laut Kreisen ein chinesischer Staatsbetrieb aus Shanghai. Okay. Staatsbetrieb. Der Staat hat das gekauft. Na gut, Staatsgeschäfte kennt sich VW aus. Ja, ein chinesischer Staatsbetrieb aus Niedersachsen. Ohne Uiguren. Ab jetzt. Krass. Ja, hier aber das Umweltschutzverbände gegen wichtige Wirkstoffe der Landwirtschaft, also Dünger und solche Sachen, klagen. Das ist, wird halt das relativ differenziert aufgelistet, was, wann, warum irgendwie aus dem Markt genommen werden soll und so weiter, was dann dafür vielleicht als Ersatz kommt. Das ist aber nicht immer klar. Fakt ist, dass ich habe mir sogar gedacht, Umweltschutzorganisationen, die klagen und klagen und klagen, ohne sich darum zu kümmern, irgendwie, ob das vielleicht dann eine Menge der Lebensmittel was ändert oder so, habe ich den Eindruck. Also, das fand ich nicht, was zu kümmern. Und trotzdem hat man auch den Eindruck, von der Bezeichnung her sind da teilweise so staatliche, halbstaatliche, ne? Ja, ich weiß nicht, was ist das interne Gegeneinander arbeiten soll. Also, ich verstehe es nicht so richtig. Man muss natürlich die richtigen Sachen finden, die man auf die Felder tun kann und so weiter. Müssen vielleicht auch Entscheidungen getroffen werden mit Chemikern. Aber dass sich der Umweltschutzverbände per Gerichtsklage einmischen, das finde ich echt ein bisschen komisch. So. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Ich befürchte negative Effekte. Roundup muss vom Markt. Ja, der Bayerische Rundfunk listet hier mal ein paar Bedingungen auf, wie das Atomkraftwerk Isar 2 wieder in Betrieb gehen könnte. Jetzt mal runterscrollen, bitte. Da sind nämlich so 5-6 Punkte, glaube ich, einfach als Überschriften aufgelistet hier. Den Abbau stoppen. Ja, dass sie schon im Abbauen sind, wusste ich gar nicht so genau, aber gut. Einen Betreiber finden. Ja. Das hat keiner mehr Bock drauf in Deutschland. Das ist das Problem, ne? Demontierte Teile wiederherstellen. Gut, das ist wahrscheinlich das Wenigste. Sicherheit muss man sowieso, ne? Das ist ja jetzt nichts Neues. Personal finden, ausbilden, das dauert vielleicht zu lange. Und ob man da welche findet, ist eine Frage, ne? Das hat man sich ja ganz schön kaputt gemacht auch. Ja, und Lösung für Altmüll, Atommüll, okay, das schüttelt man sich nicht aus dem Ärmel, aber gibt es da eben auch Konzepte? Ja, liest sich für mich also ein bisschen machbar, aber dauert eben auch ein bisschen. Ja, die CDU will ja weitermachen mit Atomkraft. Aber ich habe ja gesagt, dass sie das letzte Ding abgeschaltet haben. Das ist noch nicht das Ende der Diskussion. Und da haben wir es, ne? Geht wieder los. Ich finde es halt so irgendwie mega deprimierend, dass du halt an einer politischen Entscheidung, die behindert war, du baust es dann ab, dann wartest du eine Weile und dann willst du es wieder aufbauen. Das ist halt so. Ja, hauptsächlich aus Angst vor Gesichtsverlust bei den Politikern, ne? Ja. Ich meine, dann zieh doch bitte zumindest deine schlechte Entscheidung durch, aber nicht, also, aber ja, keine Ahnung. Auch nicht besser, ehrlich gesagt, aber gut. Ob das dann klappt, wenn sie wirklich mit Atomkraft wieder rummachen, ob die Leute dann nicht auf die Barrikaden gehen, ob die Grünen ihre Leute organisiert bekommen oder so. Ja, schauen wir mal. Ja, und hier bei Twitter bzw. X wurde Daniel Gräber gesperrt. Das war von Cicero, der hier diese Papiere aus dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt hat. Da hatten wir ja letzte Woche auch einen Ausschnitt da draus. Und aus denen ist ja auch hervorgegangen, dass der Habeck da mit den Franzosen in Kontakt war. Und die ganze grüne Blase, Frau Hasselmann und so, sagen jetzt alle, das wäre ja Fake News gewesen. Und es hätten ja jetzt nur der böse Herr Spahn hätte das ja irgendwie weiter getratscht von diesen schlimmen rechten Medien, hier mit dem Cicero scheinbar. Aber was jetzt genau daran Fake News gewesen sein sollen oder irgendwie nicht gestimmt haben soll, das konnte ich nicht herausfinden. Also aus meiner Sicht hat es diesen Brief ja wohl gegeben. Also es behauptet zumindest niemand das Gegenteil, außer den Grünen. Und die sagen vielleicht gibt es irgendwelche Richtlinien gegen das Leaken von irgendwelchen nicht irgendwie freigegebenen Sachen. Ja, das bestimmt, aber was das jetzt mit der Behauptung zu tun hat, dass das irgendwie falsch wäre, weiß ich nicht. Ja, genau, ich habe immer gehört, die Interpretation wäre falsch, aber das ist ja nicht, die Information ist ja nicht falsch. Im Prinzip, diesen Brief hat es ja gegeben. Und nur weil die das jetzt eine andere Geschichte verkaufen wollen, können sie ja nicht seine Interpretation dann löschen. Also, das muss ja auch nicht unbedingt stimmen, wenn das Ministerium was anderes erzählt, ne? Ja, wer grün fällt, fällt weich. Patrick Greichen. Aufs Moos. Ehemals Agora Energiewende. Oh, da wird das Buch beworben. Oder achso, das ist das andere Merkel-Buch, ne? Die Biografie, oder was nicht? Die Autor. Eine kritische Biografie gibt es auch noch. Oh. Ich habe gelesen, Merkel hat 12 Mille kassiert für ihre Memoiren. Oh, das müsst ihr auch erstmal reinholen. Poch. Tja. Ja, in grünen Netzen fällt man leicht, egal ob wegen Trauzeugen, Agora-Verstrickungen oder Projektförderungen der Schwester. Patrick Greichen bleibt vor allem auch deswegen in Erinnerung, weil er beim Heizungsgesetz und Hintertreibung des Weiterbetriebs von Atomkraftwerken die Fäden Der Ex-Direktor der Agora hatte die Pläne in der Tasche, wie es mit Klima und Energie weitergehen sollte. Ja, und dann hat es das funktioniert als Staatssekretär, weil die Verbindungen einfach zu viele waren. Und jetzt ist er PC Ukrin Ergo. Das ist eine private Aktiengesellschaft, die große Teile der ukrainischen Stromnetze betreut. Dieses Großunternehmen schreibt hier, der Herr Galina, das ukrainische Großunternehmen, das ist seit Jahren eine Drehtüre für westliche Ex-Beamte und Ex-Vertraute. Auch Hunter Biden hat ja auch schon mal im Verwaltungsrat von Burisma gesessen. Also macht man gerne, dass man in der Ukraine die Leute hinschickt, die man hier vielleicht gerade nicht so gebrauchen kann. Genau. Er und ein ehemaliger dänischer Außenminister ist da jetzt so. Und man sagt, die Pressemitteilung sagt, hochrangige Fachleute sind dem Aufsichtsrat von NPC Ukrin Ergo beigetreten. Die erste und wichtigste Aufgabe des neu eingerichteten unabhängigen Aufsichtsrats. Darin besteht eine transparente wettbewerbliche Auswahl von Kandidaten für die Position des Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft durchzuführen. Können wir da auch noch jemanden gut besetzen? Und dann haben wir auch in der Ukraine endlich die, unsere guten Leute an die wichtigen Stellen gebracht, damit die auch irgendwie genießen, von der grünen Weisheit irgendwie kosten können. Sehr schön. Interessant. Hingerät, ne? Schon verrückt. So ein Experte. Ja, unsere Tiere-Seite Postillon hat hier eine lustige Idee, nämlich die zweite Bundestagsliga, wo dann die ganzen Parteien hin absteigen können, die in einem großen Bundestag nicht über 5% kommen. Warum ist da die FDP? Die FDP ist erste Liga. Ja, noch. Und vor allem direkt neben der FDP. Ja, die FDP macht aber den Fehler halt, weil die Spieler sind komplett überaltert. Der Trainer hat in der letzten Saison gezeigt, dass er nichts auf die Reihe bringt. Und trotzdem passiert nichts. Deswegen sind die da, glaube ich, perspektivisch schon gut eingeordnet. Und auf dem Feld wird auch nicht geschlachtet. Aber... Ja, und hier noch die Idee der Woche. Man kann sich hier so einen extra Finger anmachen, damit man dann hinterher behaupten kann, dass das Bild nur KI generiert war. Das ist aber schon länger unterwegs. Das habe ich auch. Aber das ist schon clever. Vor längerer Zeit gesehen, aber lustig war es. Ja. Ist schon gut. Das ist ein typischer. Typischer was? Das ist gerade rausgekattet. Typischer KI-Fehler. Ja, genau. Nee. Kannst du doch auch einen abhacken, dann hast du einen zu wenig. Kannst du auch sagen, ha, guck mal, KI-Fehler. Ja, was ist der denn? Muss doch nicht right back. Ist der Finger auch weg, ne? Stimmt schon. Ein Finger für plausible Deniabilität. Oder du kannst dir dann, wenn du die andere Hand dran kleben, noch, dann hast du total verrückte Hände. Bring mich nicht auf dumme Ideen, Mars. Wer will nämlich total verrückte Hände haben? Verrückte Hände ohne Ende. Du hast ja total verrückte Hände. Crazy Hands. Nicht zu verwechseln mit Jazz Hands. Ich mache Jazz Hands für uns. Oder Crazy Frog. Auch ein bisschen verrückt, oder nicht? Jazz Hands. Hat sich nicht durchgesetzt. Ne? Die Leute klatschen immer noch. Aus irgendeinem total verrückten Grund. Ach ja, und die Tagesschau sagt jetzt nur noch guten Abend, liebe Zuschauer, oder irgendwie so. Liebe Zuschauende. Zuschauer? Echt? Nee, die sagt guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, nee, Damen und Herren sagen sie noch nicht mehr. Ich sag ja, sie sagen nur noch guten Abend und nicht mehr guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, du bist wieder rausgekattet. Oh, entschuldige. Das war der VS. Das ist der VS. Er DDoS't uns. Lass mal den, leg mal die Schere jetzt weg. Nichts an auf dem Rechner, außer Browser. Ja, ist wahrscheinlich das Ding hier. Das Hangout-Ding. Tagesschau. Ja, das ist kein Erziehungsversuch, aber ne, nur, dass ihr das wisst. Ja, vor allem, man würde sich halt irgendwie dem Modell anpassen. Total idiotisch halt. Ja. Ja, ist jetzt der moderne Sprachgebrauch, ob das die Leute interessiert, ob das jemand will. Und für wie viele von den Gebührenzahlern bringt das was? 12? Ja, keine Ahnung. Also die genaue Formel ist: Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ja, Wahnsinn. Ja. Unsinn. Ja. Fördert, was der Freie dient, zerschmettert, was hier schadet. Oh, ja. Lass euch nicht gendern. Ist genüglich. Miete pro Kopf, setsafespace.net, Mama und Magazin, es ist sehr gut. Kulturmarxismus. Zerstören. Genau, vielleicht sehen wir uns Donnerstag, vielleicht aber auch erst Sonntag. Wie es sicher ist, wir sehen uns. Ja, einen schönen Advent, ne? Wünschen. Ja, und schönen passt Advent bitte mit Echtkerzen auf. Wie schnell hat man einen Wohnungsbrand? Das ist vor Weihnachten ganz unangenehm. Alles Stearin. Kulturmarxismus. Heiße Schokolade. Kulturmarxismus. Heiße Schokolade. So einen habe ich noch. Auf Berliner Weihnachtsmarkt, Frau singt in Anführungsstrichen Sylter-Lied. Polizei hört mit Ermittlungen wegen Volksverhetzung. Damit ist gut. Wie oft muss das denn noch verhandelt werden? Wo die das ist eine Meinungsäußerung. Wie oft müssen wir. Können wir nicht irgendwann einfach sagen, dass das jetzt nicht mehr verhandelt werden muss? Habt ihr den Habeck-Witz Tagesspiegel gehört? Und Untertitel ist: Als bei einem Lichtenberger Winterzeit am späten Abend L'Amour toujours lief, wurden Beamten der Berliner Polizei besonders aufmerksam. Eine 26-Jährige sang nicht den Originaltext. Darf ich jetzt einen Habeck-Witz erzählen? Nee, das bringt uns in Teufelsküche. Hast du noch nicht gehört? Was ist eine Habeck-Pizza? Ach so, doch, den habe ich schon gesehen. Hat nichts drauf. So. Kulturmarxismus. Schlussworte. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Lasst euch gut gehen. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Halt.